Ja, guten Abend. Die Weltraumaffen sind da fast pünktlich, wie immer, am Sonntag. Und ja, wunderbarer Tag heute. Ich war sogar mal draußen, habe mir die Sonne von weitem angesehen und geschwitzt. Aber trotzdem, jetzt haben wir uns hier wieder zusammengefunden, zumindest zu dritt, um mal zu schauen, was diese Woche so passiert ist. Und auch wenn es die regelmäßigen Zuschauer wahrscheinlich langweilen wird, ist es doch so, dass wir wieder über No Hate Speech reden müssen und über unsere Freunde von der Amadeu AA Stiftung. Ja. Es lässt uns nicht los, das Thema. Genau, das ist aber Counter-Speech und ich habe irgendwann mal gehört, das soll total wichtig sein gegen so Extremisten. Ja. Und No Hate. Und so. Ja, weiß nicht, wollen wir mit den No Hate Speechern gleich anfangen und mit den neuen Ja. deutschen Medienmachern? Starten wir mal rein in die Nummer. Weiß Ich ich, hast du. grab mal was ein. Ja, und ich blende dich. Wie geht das nochmal? Ach ja, hier muss ich draufklicken, ne? So. Bist du jetzt für alle eingeblendet? Nö. Dann muss ich das noch hier klicken. Das sieht richtig aus. Ah, okay. Einmal mit So. Profis, einmal mit Profis. Lasst euch alle. Yes, hate. Okay, das erste, was wir hier haben, ist diese lustige kleine Tweet-Chain, wo hier einem alten Bekannten von uns, unserem Dauergast Dr. Rhubarb, erklärt wird, er solle sich doch mal an Experten wenden. Wenn er wissen möchte, warum so viele Leute aus der regressiven SJW nur Hate Speech Szene da so homophob sind. Und der Tilo hat sich da auch nochmal eingemischt, den kennen wir ja auch schon, haben wir auch schon mal eingeblendet. Damals mit dieser Sache mit diesem Wissenschaftler da von der Uni Göttingen. Mit dem hat er sich da auch mal unterhalten gehabt. Und ja, er fasst das ja hier ganz gut zusammen. Wir haben also wirklich keine Ahnung, wovon sie reden, treten aber als Autorität auf. Und das war jetzt in den letzten Tagen sowieso schon wieder häufiger so, dass die Herrschaften bei Twitter irgendwelchen Leuten erklärt haben, dass sie ja nicht die Amadeo-Antonio-Stiftung sind und dass sie ja auch nicht die Europäische Union sind. Und dass sie ja überhaupt nichts sind. Und sie sind zwar die neuen deutschen Medienmacher, aber sie sind natürlich auch keine Journalisten, sind sie auch nicht. Sie sind eine NGO. So viel haben sie am Ende. Ja, Das war das das Einzige, sagen worauf sie sie. sich haben festlegen lassen, dass sie eine NGO seien. Was aber auch nicht bedeutet, dass sie dann Non-Profit sind oder sowas. Nö, Also da natürlich kann nicht. immer noch Geld verdient werden. Und vor Genau. allem, also das tut ja die Grenzen, also die Grenzen zwischen was Staat ist und was dann NGO ist oder was eine Staats-NGO ist, das verschwimmt ja dann. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, ich weiß nicht, so rechtsstaatsmäßig und so, dass das klar erkennbar ist, was die zivile Bevölkerung macht, die Zivilgesellschaft und was der Staat macht. Das ist halt irgendwie unglücklich gemacht. Ja, Ja. zumal ja diese Nummer mit den neuen deutschen Medienmachern, über die wir ja auch schon geredet haben, das ist ja eigentlich das, was wir die ganze Zeit kritisiert haben an GEMA geht, also auf Steroiden. Ne? Also sich quasi hinzustellen und zu sagen, hier, wir sind Journalisten und das ist unsere Agenda. Und jetzt lassen wir uns hier noch Geld geben vom Staat, um irgendwie gegen Arten von Meinungen vorzugehen, die wir für nicht für Unmöglichkeiten nach unserem politischen Verständnis. Ja, es Und ist ja ganz schön krass so. wo ist da das N in NGO, wenn ich mich vom Staat aber sponsern lasse? Hm. Ja. Ja. Ja, das sehen wir uns auch gleich nochmal an, wie das mit dem Sponsoring ist. Oder obwohl, das können wir auch eigentlich mal vorschieben. Ich So, meine, okay. das Ding ist halt auch, die haben auch einfach keine klaren Definitionen, wenn sie jetzt sagen würden, keine Ahnung, jemand ist Impfgegner und dann aktiv das zu promoten, kann zu Schaden bei Leuten führen und deswegen wäre das dann irgendwie Hate Speech, wenn sie da irgendwie dann irgendwie zumindest links hätten oder so. Also sie wollen ja eigentlich Staatsmemes rausbringen, aber sie können dann halt auch nicht sowas wie knowyourmeme.com haben, wo dann erklärt wird, warum welches Meme wie in die Welt gekommen ist, was sie denn da verzapfen. Also, Ja. Darauf läuft es dann wahrscheinlich hinaus. Irgendwann müssen sie es noch alles erklären und dann. Aber ja, das hier ist jedenfalls eine deine Anfrage von ja, diversen Leuten. Hier steht noch weitere Abgeordnete. Mich würde ja auch mal interessieren, ob sich hinter weitere Abgeordnete auch diverse Leute aus der Regierungskoalition da befinden, die ja quasi ihre eigene Regierung irgendwas fragen, nämlich sozusagen, wir finden alles so schlimm im Internet, seht ihr das auch so? Und auch lustig, so die Reihenfolge, in der das hier stattfindet, steht dann hier schon Vorbemerkung der Fragesteller: Hass und Hetze gegen Flüchtlinge, Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politiker, Feministinnen und Feministen, religiöse Gruppierungen und politisch vermeintlich Andersdenkende. Es fehlt nur noch Frauinnen und Männerinnen. Ja, Freundinnen, Frauinnen und Frauen, ja. Ja. Oder so. Und Ja. sehr geehrtes Lan X Hornscheid. Ja. Und dann ist auch, hier geht es direkt los mit nach der Amadeo-Antonio-Stiftung ist Grundlage für Hate Speech eine bestehende Diskriminierung von Gruppen aufgrund von Hautfarbe, Gender, Sexualität, ethnischem Hintergrund oder Religion. Nicht gut. Gegendert. Ja. Das ist halt auch so ein polarisierender Begriff. Du weißt so, das ist keine Ahnung. Ja, muss man sich auch mal vorstellen, ne, was hier gerade passiert. Das sind irgendwelche Leute, die im Bundestag sitzen, die die Regierung fragen, ja, findet ihr nicht auch, dass das total schlimm ist, so, die Bevölkerung, diese ganzen strukturellen Probleme, die da herrschen, mit denen wir natürlich überhaupt nichts zu tun haben. Das Ding ist halt, dass ein guter Teil von der Genderforschung halt auch einfach Pseudowissenschaft ist. Also da gab es mal Total. ein Ich schwer untertrieben. Also. ja, ich meine, es gab den Wilhelm Reich, der hat die Orgonenergie entdeckt, was so wie in Star Wars die Midichlorianer die Energie ist, die das Universum zusammenhält. Und Also jetzt hör aber mal auf. Ich habe hier einen Argon-Akkumulator stehen und es geht mir viel besser seitdem. ja, und ich meine, also einfach nur ein paar Jahre zurückgedacht, hätte man dann da eine Stiftung gehabt, die sich dafür einsetzt, dass die Kritiker von Wilhelm Reich und seiner Argon-Energie, dass man die als Hate Speechler brandmarkt. Also das muss man sich so auf der Zunge zergehen lassen. Also. Ja, ich verstehe halt nicht, warum so viele Leute darauf reingefallen sind, auf diesen Schnickschnack, weißt du? Normal sind ja so Schlangenölverkäufer immer unterwegs, weil es halt immer rauskommt, dass es halt nichts, kein magisches Heilmittel ist. So. Und dann diese Wieselerei hier, strafbare Hasskommentare mit einem oftmals klaren Bezug. Zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das ist ja auch immer so prima, so dieses von wegen, man kann den Leuten als Gruppe schaden. Müssen hierfür konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Hate Speech ist für den demokratischen Grundkonsens ärgert es sogar die Katze, zu einer ernsten Bedrohung geworden. Den demokratischen Grundkonsens. Demokratischer Grundkonsens. Der ist eigentlich immer gewesen, du kannst sagen, was du willst, solange du niemanden strafbar beleidigst. Und das Ja, vor war allen auch Dingen, immer gut genug für uns. wer bestimmt denn darüber? Irgendwelche Wissenschaftler oder wie, was der demokratische Grundkonsens in diesem Land ist? Ja, das ist wie bei Demolition Man. Der Dr. Cocteau hat auch dafür gesorgt, dass die Welt besser geworden ist und sich nicht in einen Sündenpfuhl verwandelt hat. Deswegen zahlen da jetzt auch alle einen Dollar Strafe wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstatut, wenn sie Hate Speech machen. Ja, wir Ja. sollten uns den Film vielleicht, also Okay. 1984 ist vielleicht ein bisschen brutal. Ja? Vielleicht ist Demolition Man das Modell, das ja, für die Kahane Ja, richtiger ist. mittlerweile müsste das ja auch gehen, weil ich sag mal so, also zum einen ein People of Color in der Hauptrolle, ne? Ist auch schon mal gut. Und auch noch gegen die bösen Polizisten, so Black Lives Matter, ne? Also macht schon Sinn. Und mittlerweile sind wir auch technisch genug weit genug, um auch Spracherkennung zu haben. Also so automatisierte Strafe wegen gesprochenen Worten. Das muss eigentlich drin sein. Ne? Warum haben wir das noch nicht? Immer wird die Digitalisierung ja aufgehalten in Deutschland. Ja, du könntest ja eigentlich eine verpflichtende App auf die Smartphones der Leute machen, die immer läuft. Und wenn dann jemand flucht in deren Umgebung, wird es aufgezeichnet. Das kannst du dann auch, irgendwie hast du ja auch Kreuzbeweise von verschiedenen Leuten. Ne? und kannst dann genau gucken, wer hat da wieder das Böse, was weiß ich, hat jemand einen Neger genannt oder einen Zigeuner. Und dann kannst du dann gleich und der kriegt dann auch sein Handy auf der gleichen App auch gleich den Zahlungsbefehl für die Strafe. Das würde ich der NSA mal eine E-Mail schreiben. Die könnten doch da bestimmt was drehen. So, so Schreib schnell. einfach so eine E-Mail, die lesen das eh. Ja, also ich Genau, muss schon schreib nur dir selbst eine Mail und. in die Vorlagen abspeichern. Lieber NSA, speichern als Entwurf. Also, die reden jetzt hier wieder von der rechtsextremen Szene, die sich da im Social Web irgendwie rumtreibt, angeblich vermehrt, und das mag ja auch gut stimmen, aber halt diese Verwurstelung noch, ne? Also eben haben wir irgendwie von gruppenbezogener Feindlichkeit, die angeblich überall irgendwie herrscht. Und wenn man sich mal die bescheuerten Memes von der Seite nur Hate anguckt, dann hat das ja auch nicht zwangsläufig irgendwas mit Rechtsextremismus zu tun, was die da irgendwie meinen. Aber jetzt ist es hier irgendwie Rechtsextremismus, den man da irgendwie bekämpfen muss. Ja, man muss auch in dem Zusammenhang nochmal an diese Geschichte mit den Hausbesetzer-Workshops und so, die auch irgendwie aus dem Dunstkreis unterstützt werden, denken. Und da wird ja auch oft genug gruppenbezogen, zum Beispiel gegen Polizisten oder irgendwen Leute mit Autos oder so vorgegangen. Ja, nee, aber bei der Riga, das war ja alles nur V-Männer, die alles da an Autos angezündet haben. Das musst du wissen. Weißt du, das kann nur ein V-Mann gewesen sein. Ich meine, es ist schon. Beim Reichstagsbrand mussten sie sich noch einen Holländer backen. Heute kannst du einfach sagen, es war ein V-Mann. War ein V-Mann. Weiß doch jeder. War doch ein V-Mann. Ja. Ich meine, so irgendwie erinnert mich so, also einfach, mir kommt immer der Begriff Saalschutz in den Kopf, so mit der No Hate Speech Kampagne. Weil irgendwie so richtig gegen Hass sehe ich jetzt auch nichts. Also weißt du, ich bräuchte noch irgendwie ein Meme, mit dem man einen Holocaust-Leugner zum Beispiel gut kontern kann. Da kommt aber nichts. Aber man kontert sozusagen Kritik an öffentlichen Personen, die dem Dunstkreis der AA-Stiftung nahestehen. Aber jetzt irgendwie wirklich so gegen Hass vorgehen oder zum Beispiel eine Kampagne, die über Salafismus aufklärt oder sowas, da kommt jetzt nicht so wirklich was. Aber halt Saalschutz, also in elektronischen Bereichen auf Twitter und so Kram. Also Ja, es ist. gerade auch die Frau Kahane hat ja auch in einem Interview gesagt, wie war das? Sie fühle sich jetzt wie der Prototyp des jüdischen Volksschädlings, der den Volkskörper zersetzt, so ungefähr. Was ich auch echt sowas von unangemessen finde, weil ich sehe ja relativ viel Kritik an Kahane und klar gibt es sicher ein paar Idioten, die thematisieren, was ihre Religion ist. Aber das ist ja nicht der Großteil der Leute. Der Großteil der Leute ist nicht kritisch ihr gegenüber, weil sie Jüdin ist, sondern ist kritisch gegenüber Frau Kahane, weil sie 8 Jahre für die Stasi spioniert hat. So einfach ist das. Und jetzt halt dieses Feigenblatt Antisemitismus rauszuholen und es sich da davor zu halten, ja, finde ich unverschämt einfach. Das ist halt die Sprache der Vorurteile. Ich werde kritisiert, das kann ja nur Antisemitismus sein. Ich möchte das auch nicht absprechen, dass es nicht vielleicht auch irgendwo einen Antisemiten gibt, der sie Ja. kritisiert. Aber der überwiegende Anteil ist einfach irgendwo, setzt sich kritisch mit dem, was die Stiftung macht, auseinander und denkt sich so, ja, das ist ja alles gut, also theoretisch gut gedacht und mit guten Vorwänden angegangen, aber was dabei rumkommt, ist extrem fragwürdig. Also. Ja, und das ist nur die Einseitigkeit. Ja? Also es muss ja, es muss einfach objektiv geschaut werden, was ist möglich und was ist strafbar und was nicht. Aber dafür brauchen wir einfach keine Stiftung oder sowas. Dafür bräuchten wir für das gleiche Geld einfach Polizisten zum Beispiel für diese Cyber Division oder so, die Genau. sich um sowas kümmern. Und wenn jemand sagt, irgendwie bla bla bla sollte verblablablat werden, dann ist das nun mal gesetzlich verboten und dann kann man da was machen. Wenn aber jemand sagt, wir haben hier zu viele Wirtschaftsflüchtlinge in Deutschland, dann ist es nicht gesetzlich verboten und dann muss Ja. man da auch nichts machen. Ja. Außerdem kann das nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein, diese Dinge dann quasi, also diese Äußerungen dann sozusagen zu löschen, wie das jetzt im Moment der Fall ist, sondern es muss ja dann irgendwie noch nachvollziehbar sein, was da aus welchem Grund irgendwie weggesperrt wurde. Ja, Also wenn und jetzt jemand sagt, diese Seite wird eingestellt, weil da wurden Kinderpornos verteilt oder so, dann erwarte ich halt eben schon, dass da ein paar mehr als nur eine Person irgendwie drauf geguckt hat und dass man das auch, wenn man das jetzt erfragen würde als Pressemensch oder so, dass man sich dann da diese Beweise dafür auch zeigen lassen können würde von irgendwelchen Stellen, die dann da irgendwie Auskunft erteilen können. Das war in Südkorea so lustig, als sie Kinderpornosphäre errichtet haben, im Internet Seiten geblockt haben. Da waren halt auch Regierungskritiker mit dabei, ein paar Journalisten, die bei einem Korruptionsskandal ermittelt haben. Und weißt du, also, ja, genau, das ist nämlich genau wieder das Ding dabei. Also einfach nur, ja, also wenn wir sozusagen, da kümmert sich dann die Polizei drum, das muss dann halt eben auch entsprechend. Wir sind ja auch ein Rechtsstaat. Also, eben, wir sind nicht die Türkei, wo man mal eben irgendwie pauschal 1000 Leuten unterstellen kann, sie seien an irgendwas beteiligt und sie dafür in den Knast steckt. Ja. Wie viel sind da inzwischen im Knast? 60.000 oder was? Mehr sogar noch. Und die Zustände müssen die Hölle sein in den türkischen Knästen im Moment. Ne? Das ist ja sowieso schon kein Zuckerschlecken. Wobei, also über 65.000 neue Arbeitsplätze in unter einer Woche schaffen es halt auch wiederum eine Leistung, die sich sehen lassen. Nein, extrem. Arbeitsplätze schaffen, ja, Arbeitsplätze freischaffen, meinst du wohl? Ja, also da können ja dann wieder Leute arbeiten. Also das ist ja, ja, was machen die anderen? Die sind ja im Gefängnis. Ja, und da muss ja auch jemand auf die dann aufpassen. Das tut ja auch Wirtschaftskraft. Aber ja, kann man das nicht Open Source machen? Wir packen einfach über eine Kamera hin und einen Knopf zum Stacheldraht auslösen. Dann können die Leute das von zu Hause aus machen. Ja, okay, jedenfalls hier zurück zu diesem Ding hier. Es gibt scheinbar Bestrebungen des Landes Schleswig-Holstein, verfassungsfeindliche Propaganda auch dann zu bestrafen, wenn sie vom Ausland aus betrieben wird. Hallo in die Media. Also wie die, ja, aber ich meine, wie die das hinkriegen wollen, da bin ich mal echt gespannt. Weil, also ich finde das schon alleine ziemlich bekloppt, dass solche Sachen in der heutigen Zeit noch auf Landesebene geführt werden. Weil das Internet ist nicht auf Landesebene und es ist auch nicht auf Bundesebene eigentlich, da irgendwie anzutreffen. Das könnte man vielleicht irgendwie sagen, bei den größeren Knoten, die es irgendwie gibt in Frankfurt oder so, wo da alles irgendwie zusammenläuft. Aber ansonsten, welches Land will da irgendwie da eingreifen? Ne? Also, das ist sowieso schon so kloppt und das halte ich ja auch für vollkommen utopisch. Da sind die Leute wohl auch nicht so ganz, ganz auf der Höhe, da, was da irgendwie los ist. Weißt du, das Ding ist doch, dass dann ein Staat wie Panama dann sagt, okay, überall ist Hate Speech verboten, ha, wir bieten euch günstige Server an, wo ihr eure Hate Speech draufpacken könnt. Also weißt du, das ist ja auch noch, wenn du Steueroas nicht eindämmen kannst, kannst du auch Hate Speech nicht eindämmen. Also aufs Internet bezogen. Also eigentlich sollte man den Begriff einfach wieder in die Mottenkiste packen, weil er Schwachsinn ist. Wir haben Begriffe für strafbare Aussagen. Wir haben Volksverhetzung, wir haben üble Nachrede, wir haben Beleidigung, wir haben Verleumdung. Wir haben all diese Sachen. Wofür brauchen wir irgendeinen nebulösen Begriff am unteren Ende dieser Skala, der eigentlich gar keine juristische Handhabe hat? Wofür? Und wofür brauchen wir dann private Institutionen, die sich darum kümmern? Extrem fragwürdig. Das ist halt Propagandaministerium. Die Kontrolle, die sie sich jetzt, wo sich Facebook jetzt wohl irgendwie da zum Beitritt hat überreden lassen. Und dann meinen die dann hier Androhung von physischer Gewalt als glaubhafte Drohung einschätzen, sollen die jetzt hier nach Meldung entfernen. Und dann weiß ich dann auch wieder nicht, ob das alles so richtig ist, wenn dann da irgendwer nur schreibt irgendwie, keine Ahnung, leg mich am Arsch oder so. Und dann ist das nachher schon wieder eine Androhung physischer Gewalt oder irgendwas. Ja gut, ich meine, Facebook schießt ja auch über das Ziel hinaus. Das ist ja im Moment, siehst du ja zum Beispiel vom Ali Utlu oder so, immer wieder, ich bin auf Facebook gesperrt worden, weil ich was über die Türkei geschrieben habe oder jetzt so. Schon. Ja. Und das wird auch nie besser werden. Also und darüber regen sie sich ja sind teilweise selber auch auf, dass sie das nicht machen, aber hier regen sie sich auch darüber auf, dass die andere Sachen dann wieder nicht aussperren. Und sie müssen sich einfach mal bewusst werden, dass das nicht gehen wird. Das ist dieses Eindeutige, so wie die sich das immer hier vorstellen. Wenn ich da drauf gucke, dann weiß ich doch, ob das offensive ist oder so. Dann weiß ich doch, ob das hier irgendwie meiner komischen Ideologie widerspricht. das gibt's halt eben nicht. Und da gehen die halt auch nicht hin und fragen die Leute dann, meinst du das wörtlich oder meinst du das ironisch oder wie auch immer. Und wenn du da irgendwie was gegen wen hast und dem irgendwie was Böses willst, dann kannst du ja im Zweifelsfall sowieso alle die melden und dich darauf verlassen, dass irgendjemand, der da als Dritter draufschaut, nicht weiß, was das für einer ist und wie der sonst redet. Ne? Also wie zum Beispiel beim Ali und du jetzt. Ja, das ist ein Krams. Bla bla bla, löschen dies, das, jenes. Hate Speech und sonstige strafbare Meinungsäußerung. I can't ja. even. Volksverhetzung plus nennt man das so. So, und auch in anderen sozialen Netzwerken wie Twitter, YouTube und Google Plus sowie bei weiteren bla. Und dann reden sie jetzt hier wieder von ihrer Taskforce, die angeblich nichts tut. Und wo man an anderen Stellen behauptet wird, die Taskforce würde ja nur irgendwie Durchsetzung der Gemeinschaftsstandards da irgendwie vorantreiben, so wie das ja bei Mobile Geeks da geschrieben wurde. Und hier ist jetzt die Taskforce plötzlich wieder für alles Gute in der Welt verantwortlich. Ja, es gab ja die Woche auch ein Urteil vom Verfassungsgericht, wo es um Meinungsfreiheit ging. Und was ich da gelesen habe, lässt mich daran zweifeln, dass die Taskforce verfassungskonform ist. Ja? Weil da ging es explizit darum, dass eine Sache als Schmähkritik eingestuft wurde von einem vorhergehenden Gericht. Aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nee, das könnt ihr nicht so einfach annehmen, dass das eine Schmähkritik ist. Ihr müsst das auch hart begründen können. Weil ansonsten verkürzt ihr den Schutz der Meinungsfreiheit. Und das ist ein Grundrecht. Ja? Also, weil wenn man was fälschlicherweise als Verleumdung oder als üble Nachrede oder als Hate Speech in nächster Zeit dann hinstellt, dann verkürzt man damit den grundrechtlichen Schutz, den diese Äußerung eigentlich genießt. Ja? Also wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich sage, es gibt mir zu viele Wirtschaftsmigranten in diesem Land, dann ist das bis aufs Letzte geschützt von der Verfassung. Ja? Und diese Taskforce, die sich dann hinsetzt und selbsttätig entscheidet, was gelöscht werden kann und was nicht, die verkürzt dann zum Beispiel für Ali Utlu das grundrechtlich verbriefte Recht auf Meinungsfreiheit. Und das meiner Meinung nach das ist verfassungsrechtlich zumindest bedenklich, wenn nicht verfassungswidrig. Ja, das ist halt eben das Ding. Ne? Also das haben sie ja damals, als ich war ja bei diesem Vortrag da an der Uni Hannover und da hat der Typ das halt eben auch erzählt, dass quasi das Verfassungsgericht immer diese Abwägung zwischen den unterschiedlichen Grundrechten dann irgendwie trifft. Und die argumentieren ja quasi auch so, dass ja durch diese Hate Speech halt eben den Leuten dann geschadet wird in ihren Grundrechten. Weil die werden ja dann beleidigt und da wird ihnen dann Gewalt angedroht und dann geht es ihm schlecht und deswegen ist das ja ein Menschenrecht, dass ihnen das nicht passiert und deswegen... Ja, Moment mal, aber sorry, dass ich dich unterbreche, aber die Definition ist doch auch, die da oben sagen uns nicht die Wahrheit, ist schon Hate Speech. Ja. Steht in der Amadeo Antonio Broschüre, wo drohe ich da jemandem was an, wo bin ich da gruppenfeindlich, ich bin vielleicht Politiker gruppenfeindlich damit, aber also, ja. Wo ist da die... Nee, ich will das auch nicht verteidigen, ich fand das ja auch sehr dubios, aber das halt eben zur Ergänzung, dass man halt nicht einfach nur sagen kann, naja, die haben aber gesagt, das ist ein Grundrecht, ja, das sagen die, aber das ist dann halt eben das Ding, die rechnen das dann gegeneinander auf und das finde ich halt auch schon so ein bisschen, das ist halt auch so eine typisch deutsche Art, halt eben wegen diesem komischen Würdebegriff, dass man dann irgendwie sagen kann, so, ja, das ist alles die Würde der Leute, wird dann da gefährdet und das ist ja das höhere Grundrecht und deswegen... Schon naja, aber in dem Urteil war ganz klar die Meinungsfreiheit das höhere Grundrecht. Also... Das sollte es im Idealfall auch immer bleiben. Ja, die haben halt gemeint, das hätte mehr begründet werden müssen. Das heißt aber ja, noch, wenn nicht... Ja, das stimmt, ja. Ja, das aber im Endeffekt sagen die auch, weist uns eine Strafbarkeit nach, dann machen wir das. Ja. Aber das tun, es wird halt im Falle von Facebook nicht getan, weil die Sachen, die der Udlu gelöscht bekommen oder gesperrt bekommen hat, die waren nicht verfassungsfeindlich. Ja. Nee, waren sie nicht. Und die waren auch nicht mal böse gemeint. Und ja, aber da kann man halt auch wieder sagen, Facebook ist ja kein Regierungsorgan und du hast ja im Prinzip kein Recht, bei Facebook irgendwas zu posten. Sondern das geht ja dann wieder über deren Nutzungsbedingungen. Und das ist ja gerade das Komische an diesem ganzen, das ist ja alles so eine Suppe, ne? Und deswegen wundern die sich dann da von nur hatespeech.de, dass alle Leute sie von früh bis spät fragen, wer seid ihr überhaupt? Und was wollt ihr hier? Macht ihr hier nur Kulturkampf oder passiert auch was Sinnvolles? Ja, das war jetzt ein Insider. Stehen unsere Zuschauer nicht. Ja. Okay. Guck mal, hier ist auch AA. Ja, nee, das ist das Auswärtige Amt. Das Auswärtige Amt prüft die Einträge der Nutzerinnen und Nutzer auf den vom Auswärtigen Amt genutzten Social Media Kanäle und löscht Einträge. Ja. Ja, das ist hier was die Regierungsleute machen. Die löschen alle nur ihre eigenen Accounts. Ja, ist ja auch richtig so. Ja. Was auch keiner, was sie es nicht machen sollten. BK-Fehlanzeige? Was hast du gesehen? Das war weiter oben. Also das Bundeskanzleramt hat nicht geantwortet, oder was? Also das war in dieser Tabelle das letzte fast, ja. So. BK-Fehlanzeige. Ich sag einfach nichts, die merken das gar nicht. Ja, die haben wahrscheinlich keine Social Media Kanäle. Nee, das wäre ja anstrengend. Die haben nur irgendwo eine Website, wo du die Raute siehst, das reicht. Übrige Ressource, nein. Aber ich meine, im Grunde nein, ist die, nein. Aber im Grunde ist die Meinungsfreiheit eigentlich auch relativ weit gedeckt. Ich habe die Tage einen Artikel gesehen, der auf ein Urteil verwiesen hat vom März oder Mai, wo es darum ging, dass man zum Dschihad aufrufen darf, solange man aber die Leute nicht zu einer Terrororganisation direkt hinschickt, ist sozusagen zum Dschihad aufrufen von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ja, aber dann ist doch auch eigentlich irgendwie zu einem Pogrom aufrufen von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich verstehe es nicht. Ich bin ja auch nicht studiert oder so. Dann bist du ja kein Experte da, so, weißt du? Ich habe nicht Politikwissenschaft studiert für meine Tweets. Ja, Julia hat ja auch bös Karriere gemacht die letzte Woche, wa? Selbst mein Therapeut hat mich gefragt, sagen Sie diese Frau Schramm, und ich habe erst mal angefangen zu lachen. Nein, doch. Nein, wie geil. Also, du sie kennst, damit du sie ihm da quasi als Klientin überschreiben kannst. Nee, das ist einfach, der kennt ja meine Umtriebe, ne? Der hat uns auch schon zugehört, glaube ich. Er weiß, ob er nicht gerade da dran hängt. Hallo. Ja, auf jeden Fall kennt er meine Umtriebe und diese Social Justice Geschichte und so, und er ist auch relativ anti, sage ich mal vorsichtig, und fand ich aber lustig, dass er Frau Schramm kannte. Er hat dieses Video bei Facebook gesehen. Ja, Frau Schramm ist so ein bisschen so wie Berlin Tag und Nacht oder Verdachtsfälle, nur halt in echt. Einfach so ein Cringe. Nein, keine Ahnung. Ich hoffe auch, dass es ihr gut geht, aber ich fand das schon krass. Also, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, weißt du, so regressive soziale Gerechtigkeitskriege, das sind ja auch nur Menschen, weißt du, zwar besonders begabte Menschen, die versuchen, unsere Meinungsfreiheit zu unterwandern, aber es bleiben auch noch Menschen. Ja, es kommt auf jeden Fall als interessante finanzielle Unterstützung der Bundesregierung. Und da wird dann jetzt hier aufgelistet, welche Leute sich hier mit Hate Speech befassen. Und mit Geld dahinter. Das ist dann hier also LPR-Trägergesellschaft, wo ich auch sagen würde, dass man die auf jeden Fall sich nochmal anschauen sollte, weil das sind die Leute hinter Jugendschutz.net, die auch in diesem Trust and Safety Council stehen von Twitter. Die kriegen ja auch die meiste Knete. Und ja, der Projekttitel ist Rechtsextremismus im Internet mehrdimensional bekämpfen. 3D. Recherche, Maßnahme, internationale Kooperation und Prävention. Dann gibt es hier das Network Against Hate, Bundeszentrale für politische Bildung zugeordnet. Und die machen Research Report Remove, Countering Cyber Hate Phenomena. Also Bundeszentrale für politische Bildung, ja, da haben wir ja auch schon ein paar Mal über die berichtet. Die ja leider sich, also das, was die unter politischer Bildung verstehen, ist ja auch so Social Justice quasi als Realität verkaufen. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung ist ja auch ein zertifizierter Bildungsträger dieser Zentrale für politische Bildung. Also es würde mich noch nicht mal wundern, wenn ein bisschen was von der Knete dann da nachher auch wieder bei denen landet oder so. Und dann haben wir hier die neuen deutschen Medienmacher. Das ist halt eben das mit der Umsetzung der Kampagne No Hate Speech. Also dieser Meme-Sammlungsscheiße. Und für so eine beschissene Webseite kannst du hier also fast 170.000 Euro einstreichen. Das sollten wir fast mal anrufen und fragen, ob die uns auch unterstützen. Ja, wir machen doch auch politische Bildung, verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich kann eine Webseite programmieren, die bestimmt schöner ist als die. Wir sind auch neue deutsche Medien machen. Wir machen das noch nicht so lang. Ich kann ja. Quasi wäre es auch speziistisch dann, wenn sie das nicht machen, weil wir einer Minderheitenspezies hier angehören als Weltraumaffen. Genau. Ja, ich meine, Affen haben immer noch kein Recht, auch wählen zu dürfen. Also weißt du, vom Gesetz her werden wir als Rache bezeichnet. Ja, wir dürfen nicht wählen. Also super oppressed, so, weißt du? Ja, aber es ist echt krass, ne? Für diese beschissene kleine zusammenkopierte Kacke da so viel Geld. Also, aber die sind doch eine NGO, das heißt doch, dass sie die Guten sind, oder? Sie können das Geld sicher auch gut gebrauchen. Da gibt es so ein Sprichwort, NGO, no good organization. Ja, ich glaube, das passt sehr gut. Und aber vor allem diese ganze Nummer hier, die läuft noch bis Ende nächsten Jahres. Und dann ist Hate Speech aus dem Volkskörper ausgemerzt, oder wie? Ja, garantiert, spätestens dann. Ne? Sonst müssen wir es wahrscheinlich dann verlängern. Das wäre ja schlimm. Ja, ist das auch, ja gut. Was bedeutet denn das zweite Datum? Ist das Fördermittel, die Länge der Fördermittelzahlung? Weil dann wird das ja auch noch mehr, wenn das länger gehen soll. Billigungszeitraum, genau. Also das geht, dass die kriegen alle noch mal so viel im Zweifelsfall. Ne? Muss man auch nochmal. Guck mal hier, die Amadeo Antonio Stiftung hat sogar bis 2019 dieses Förderung belegt. Nazi. Nee, Bewilligungszeitraum ist das zweite hier. Also ja, genau. Und gefördert werden sollen sie aber bis zum 31.12.2019. Wie lange läuft das Projekt hier? Ah. Ja, geplanter Gesamtförderzeitraum. Ja, stimmt. Dann kommt der Bewilligungszeitraum und dann kommt das, was im Bewilligungszeitraum gezahlt wird. Also heißt es, wenn der 31.12.2016 kriegen die wieder eine Überweisung. So verstehe ich das. Weil das ist ja nur der Bewilligungszeitraum, die 130.000. Ja, du hast recht, ich bin doof. Das ist auch schön hier. Doodle 11 e.V. Aha, online Hass abbauen. Virtuelle Trainings gegen Hass und Gewalt. Da hat sich irgendein Koch hier so Coach oder Mentor oder irgend sowas gesund gestoßen wahrscheinlich. Nee, das ist dann so ein Kurs für gewaltfreie Kommunikation, weißt du, mit NLP und so noch. Ja, sag ich mal. Weißt du, so. Das ist so eine Coaching, hört sich nach Coaching an. Und die Webseite, die der Drudel e.V. hat, die sieht halt auch schon gut aus. Auch machen? Ich guck mal danach. So, und dann kommt das Bündnis der islamischen Gemeinden in Norddeutschland e.V. Warum nur in Norddeutschland? Ja, was anderes aus Norddeutschland brauchst du nicht. das Ding ist halt, dass in Thüringen haben die einen Beratungsdienst. Ausstieg aus dem Rechtsextremismus und Gewalt. Das sieht doch aus, als würden da nur irgendwelche regionalen Initiativen gefördert, die irgendwie... Moin, moin. Ach, hallo Kraut. Schönen Tag, hallo. Hallo. Ausstieg aus Gewalt. Jetzt lernen wir, wie man aus Gewalt aussteigt. Wenn wir das lesen könnten. Veröffentlichung des Qualitätshandbuchs. Das ist ganz wichtig. Total. Ausstiegsberatung. Aber wer will schon aussteigen ohne Qualität? Das geht doch gar nicht. Das ist nicht angeboren. Hass kann man aus dem Kopf trainieren. Das erinnert mich an so Schwulentrainings in Amerika. Das Ding ist halt, also wir bräuchten in die Richtung auf jeden Fall ein Programm, was sich um Salafisten kümmert. Weil da kriegst du ja auch nach einer Weile das geschlossene Weltbild, wo du dann nur Schwarz-Weiß-Denken hast. Das ist das Bündnis der islamischen Gemeinde in Norddeutschland, ist auf jeden Fall hier beteiligt am Think Social Now 2.0. Absoluter Ramm, sag ich da nur. Verantwortung übernehmen im Internet. Verantwortung übernehmen, die islamischen Gemeinden. Sehr gut. Aber die haben auch schon bis 2019 fette Kohle im Sack. Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, also so wie ich das kenne aus der öffentlichen Finanzierung, du kannst halt immer nur für ein Jahr machen. Ja, ja. Also, aber, und danach kommt es halt natürlich auch darauf an, so ein bisschen, was passiert politisch und so, ne? Also gut, für ein Jahr werden sie den Kram auf jeden Fall noch verlängern können, aber ich denke mal, nach der nächsten Bundestagswahl, da müssen wir mal gucken, was mit der ganzen Sache hier ist. Hoffentlich. Oder ob sich das überhaupt nochmal erlauben können, dann bis Ende dieses Jahres diese Leute weiter zu unterstützen. Also die islamischen Gemeinden bestimmt, aber ansonsten schauen wir mal, weil da regt sich ja doch schon sehr viel gegen Vergessen für Demokratie. Ja, ja, da spielt ja auch so ein bisschen die Geschichte mit rein, dass die AA-Stiftung jetzt in Thüringen auch Probleme kriegt, weil dort soll ein neues Dokumentationszentrum gegen Rechtsextreme aufgebaut werden und still und heimlich hat die AA-Stiftung dafür den Zuschlag bekommen. Und jetzt regt sich da Widerstand und die Staatsanwaltschaft schaut sich das wohl auch jetzt, also jetzt, es gibt noch kein Verfahren, aber die Staatsanwaltschaft schaut sich die Vorgänge an, ob da ausschreibungstechnisch irgendwas falsch gelaufen ist. Und das wäre auch ein schöner Fleck auf der weißen Weste der AA-Stiftung, ein brauner Fleck. Ja, das haben wir auch gleich noch. Haben wir noch, sorry, dass ich da vorgegriffen habe. Ja, wir haben schon viel vorgegriffen, auch macht ja nichts. Ist ja hier nicht wie bei Profis oder so. Was ich auch ganz lustig fand, so aus dem Bereich Gaming auch und so, ne, dass sie jetzt plötzlich irgendwie mit Kinder- und Jugendschutz und sowas anfangen und dann hier diese freiwillige Selbstkontrolle Multimedia hier wieder drin haben und Verband der Internetwirtschaft und dann hier mit irgendwie mit Ächtung von Posendarstellungen jetzt hier irgendwie ankommen. Was ist denn eine Posendarstellung? Ich habe keine Ahnung. Tracer? Ja, sowas dachte ich halt eben auch so ein bisschen. Oder das, vielleicht ist das auch, weil es mit Jugendschutz zu tun hat, so dieses, dass sie halt keine Bilder schicken sollen und sowas. Ja, das geht in die Richtung. Also ich habe gerade Posendarstellung gesucht und dann Posendarstellung Minderjähriger im Internet. Das ich denke, das ist halt, dass dann 15-Jährige schon irgendwelche freizügigen Bilder verschicken oder sowas. Oder auf Facebook posten oder so. Ich denke, darum geht's. Ja, es macht ja noch irgendwie Sinn. Ja. Wobei da auch zum Teil die Eltern halt oftmals einfach nicht geübt im Umgang mit den neuen Medien sind, mit dem Internet. Ja, aber komm, langsam aber sicher finde ich, dass die Ausrede ein bisschen mau ist, weil die Leute, die heute Eltern werden, die sind so alt wie ich und ich kann auch mit dem Internet umgehen, zumindest ansatzweise. Und die Leute, die ich in meinem Alter kenne, können auch mit dem Internet umgehen. Also wer heute Kinder hat, könnte da aufpassen. Ich glaube, das ist im Großen der Faulheit der Menschen, der Bequemlichkeit geschuldet. Das ist ja dasselbe mit Spieleeinstufungen. Also ich habe ja auch im Einzelhandel gearbeitet für Computerkram. Und wie oft die Leute ihren Kindern Scheiß kaufen, den sie nicht kaufen sollten, ja. Call of Duty, sage ich mal, oder so. Weil der 14-Jährige will es halt haben, weil alle anderen haben es halt auch. Und du stehst als Verkäufer da und sagst, das ist ein Spiel für 18-Jährige. Ja, ja, ich kaufe das für mich. Das ist immer dasselbe mit den Eltern. Schön niedrigsten, den Kurs des niedrigsten Widerstands fahren. Und dann schön sagen, ja, ja, soll sich die Gesellschaft drum kümmern, wenn ich mein Kind vor uns, weißt du, keine Ahnung. Ja, ja, es gab doch irgendwie den Fall, wo eine Mutter sich bei der Schule beschwert hat, gesagt hat, ich dachte, ihr erzieht das Kind. Das war halt schon gut. Was haben Sie da Islamismus im Internet? Hat halt 238.000 Euro gemeinsam mit dem BMFSFJ und der Initiative Demokratie stärken veröffentlicht, die BPP, das ist, denke ich mal, die Bundeszentrale politische Bildung. Ja. Eine Broschüre zum Thema Islamismus, oh nett, eine Broschüre. Die hilft bestimmt viel. Ja, und steht auf der Bio drin, Islamismus im Internet, ja, das gibt's. Und wir machen uns große Sorgen, dass es schlecht abfärbt auf die vielen Ist das hier unter Rechtsextremismus im Internet kategoriert? Oder ist das... Nee, da geht es jetzt generell um Jugendschutz und Schutz vor Hate Speech und so. Wobei also, halt... Die schreiben natürlich auch irgendwas mit Rechtsextremismus oben in der ganzen Einleitung, da hatten wir vorhin schon drüber geredet, aber natürlich wieder, um dem Ganzen so das nötige Salz zu verleihen, ne? So nach dem Motto, das ist alles total wichtig und die Demokratie ist in Gefahr bei Rechtsextremismus und jetzt müssen wir was gegen Hate Speech machen. Und also das ist de facto nur drinnen, damit sie sagen können, ach ja, wir haben darauf hingewiesen. Ja, sowas Ähnliches hat die AA, Hate Speech haben ja auch nochmal irgendwie gesagt, oder was die AA-Stiftung, irgendwer hat nochmal von sich gegeben, sie wären ja auch gegen Antisemitismus und linke Verschwörungstheorien und so. Also nichts von links radikal. Ja, das ist bei der Antonio-Stiftung, kommen wir auch noch zu. Aber das Bündnis der islamischen Gemeinden in Norddeutschland, das Ding ist halt, dass der Verfassungsschutz auch schon darauf aufmerksam geworden ist, weil halt in den höheren Rängen der einfach von dem Verein es Ungereimtheiten gibt. Also ich finde es irgendwie interessant, dass du eine Gruppierung hast, die vom Verfassungsschutz angeschaut werden muss und dass du denen dann Geld gibst, damit die dann irgendwas mit Hate Speech machen. Also ich, keine Ahnung. Das ist sehr fragwürdig. Also die waren im Verfassungsschutzbericht von 2015, wurden die erwähnt. Also ich weiß halt auch nicht. Ja, was hier sonst noch so steht. Entmenschlichung von Hass von Hassobjekten in Klammern Ausländer, Flüchtlinge. Hallo? Strategien gegen sexualisierte Gewalt, das könnte noch mal ein bisschen interessant werden. Angebote, Expertise, Bundesverbände, Hilfetelefons zu erweitern, um so auf ein verstärktes Auftreten von sexualisierter Hate Speech. Auf dem Hilfetelefon rufen die an und sagen so, Hilfe, Hilfe. Jemand hat ernsthaft so eine Telefon-Notrufnummer, wo du anrufen kannst, dass du sagst, es hat mich jemand gesagt, dass ich eine Schlampe bin oder sonst was. Irgendjemand im Internet hat was Böses gesagt. Wie niedlich. So weit geht's wahrscheinlich mittlerweile schon. Aber ich denke mal eher, dass so da niemand deswegen anrufen wird, sondern einfach dieses Hilfetelefon, das gehört ja auch mit zu irgendeinem von diesen zahlreichen Dieses bescheuerte Wort sexualisierte Gewalt, ja. Dieses Ich kann es auch nicht mehr, ich halt das auch an. Das war da, wo ich mit der Lemke gestritten hatte damals. Da haben wir letzte Woche drüber geredet mit dieser einen Journalistin von ZDF, die auch auf dieses Wort sexualisierte Gewalt da immer anspringt. Hier ist auch das böse Wort Cybergewalt, ne? Die haben bei der UN gelernt. Ja, Cybergewalt. Ich weiß nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass das halt ein Telefon ist, wo es halt 3-4 Mal im Jahr klingelt und ein, 2 Mal davon ist irgendwie so, sich jemand verwählt hat oder was verkaufen will. Hallo, ich bin Politikwissenschaftlerin und werde beschimpft. Ich brauche dringend Hilfe. Hallo? Ja, also so. Du könntest aber auch böse sein und die Nummer nehmen und jetzt irgendwo posten. Und dann ein paar Leute fragen, dort anzurufen. Ja, die ist eh öffentlich, die Nummer. Ja, oder man müsste halt mal mit ein paar Beispielen von Hate Speech anrufen, die ihnen nicht so gut gefallen würden. Ja, die befassen sich nicht. Also, so wie es beworben wird, es war ja auch letztes Jahr. Anfang des Jahres war es, glaube ich, das ist noch gar nicht so alt, dieses Hilfetelefon. Da haben sich halt auch alle drüber aufgeregt und ich würde auch sagen, vielleicht zu Recht, weil das wurde dann irgendwie vom Bundesministerium für Familie und so weiter, Dingsbums, da halt so beworben, wie, das ist jetzt hier irgendwie eine neue Kampagne, wie hieß die irgendwie Schau hin oder so Kampagne, wo sie dann irgendwie behauptet haben, es wäre total tabuisiert in der Gesellschaft, darüber zu reden, dass Frauen Gewalt erfahren. Und dann wollten die uns bei Twitter erzählen, dass ja Männer quasi auch bei diesem Telefon anrufen könnten, wenn die irgendwelche Gewaltprobleme hätten. Und ich habe die dann mal gefragt, sollen wir mal so planspielmäßig quasi, also angenommen, ich wäre jetzt ein Mann und ich rufe da an, welche Angebote hätten die dann für mich? So, ich habe gesagt, ich bin aus Hannover, so an wen verweisen sie mich denn da? Und dazu ist natürlich nichts mehr zurückgekommen, weil, ist ja klar, ne? Also das war halt Bullshit, was sie da irgendwie erzählt haben. Oder wenn, dann könnten sie diese super tollen Täterberatungsstellen, da könnten sie sich vielleicht hin verweisen. Ja, das ist auch interessant, ne? Gerade hier, du bist gerade vorbeigescrollt, ausländische Einflussnahme, ne? Da wird dann auch Osteuropa, Russisch, ja. Ukrainisch, Osteuropa. Dass es vielleicht auch von woanders Leute geben könnte, die die Meinung hier beeinflussen, wird einfach mal komplett ignoriert. Und im BND liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Ja, die super tollen Trollfabriken, das kennen wir ja auch schon. Ja, aber da haben wir auch schon oft drüber geredet, dieses von wegen so, ja, ach, da erzählen irgendwelche Leute was, was mir nicht gefällt. Das sind viele so, ja, das könnten das russische Trollfabriken sein. Ja, das könnten garantiert russische Trollfabriken sein. Da brauchen wir uns gar nicht weiter beschäftigen. Es müssen Trolle sein. Ich meine, es natürlich macht der russische Staat natürlich auch Propaganda. Aber es ist halt auch irgendwo so, dass unsere Journalisten halt sehr leicht durch die Nerven verlieren, wenn man sie kritisiert oder was richtig stellen möchte. Also ich möchte sozusagen Russland nicht die Agency absprechen, auch Unfug zu machen, weil zum Beispiel die identitäre Bewegung, die riecht sehr stark nach ausländischer Einflussnahme. Ja, das bezweifle ich auch nicht. Mich hat es nur gewundert, dass da nur Osteuropa, Russland, Osteuropa steht. Ne? Also so ganz klar, da sitzt der Feind. Ne? Dabei glaube ich halt, dass es ganz viele verschiedene Einflussnahmen gibt. Man muss sich ja nur die Saudis angucken. Ne? Oder die Atlantikbrücke. Also die meinen halt eben auch wieder von wegen, dass das ja hier pro-russische Online-Trolle und Aktivisten von Pegida Zusammenhänge gibt. Ja, da liegen keine Erkenntnisse vor. Ja. Ja, das ist aber doch eigentlich erschreckend, dass zu so vielen Sachen keine Erkenntnisse vorliegen oder nichts gesagt wird. Ja, also ich denke mal, diese Trollfabriken, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die sich da überhaupt irgendwie beschäftigen mit solchen Sachen oder ob die so diese Breite auch überhaupt haben, die da irgendwie meinen. Ne? Außerdem ist das hier auch schon, wie ich jetzt hier sehe, vom März diesen Jahres. Diese ganze Nummer ist an mir wohl auch so ein bisschen vorbeigegangen. Eigentlich gucke ich da generell mal durch die ganzen Anfragen und so, die da von der Bundesregierung so durchlaufen, da findet man ja immer wieder so tolle Sachen, wie zum Beispiel, dass ich das eine Mal irgendwie gemerkt habe, dass es hier bei mir in Hannover so eine Gruppierung gibt, so eine Kirchengruppierung, die hier auf Beschluss des Bundestages sich hier irgendwie ansiedeln durfte aus der Schweiz. Und die ganzen Angestellten hier alle mitnehmen durfte und so. Obwohl der Volker weggezocht hat, so, ja, was ist bei Twitter, was ist denn da schlimm dran? Das ist doch schön, wenn die hierher kommen wollen. Ich mir auch denke, ja, geht's noch? Ja, und da hatte sich diverse Leute ja diese Statistik angeguckt, die wir da immer verlinkt gekriegt haben, von den No-Hate-Speech-Leuten. Und da ist ja dann auch bei rumgekommen, dass sie ja zum Beispiel viel mehr Frauen gefragt haben als Männer überhaupt. Und das war diese Sache hier, 63%. Und ja, das schon allein deswegen ist natürlich klarer, als wenn sie da hinterher auch mehr Leute sagen, ja, ich habe Erfahrungen mit Hass im Internet, Frauen sind. Und also ich habe das jetzt mir noch nicht genau durchgelesen. Hat das von euch einer schon sich genauer damit beschäftigt? Ich habe das kurz überflogen, aber es geht einfach darum, dass die eine der wenigen Studien, die sie überhaupt erwähnen, einfach schon von der Methodik her hinfällig ist. Also ja, die sie halt, ne, die ja mit dieser No-Hate-Initiative von genau, also einfach Europarat hier, das ist ja die Webseite von denen. Das wäre etwas, was sich Layman anschauen sollte. Das ist eigentlich relativ einfach zusammenzufassen. Es ist eine völlig lächerliche Befragung gewesen. Also weder stimmt männlich-weiblich, noch stimmt die Verteilung in Europa. Es sind nämlich zum Beispiel großenteils nur französische und englische Fragebögen eingegangen, weil der Rest irgendwie keinen Bock hatte, die weiterzugeben oder keine Ahnung. Also es ist statistisch äußerst fragwürdig alles. Wenn du mal runterscrollst, ach so, nee, in dem Stefan-Olix-Artikel. Ach so, den habe ich jetzt gerade zugemacht. Ist ja nicht schlimm, aber da steht halt im Endeffekt drin, dass die praktisch die befragte Gruppe sowas von nicht repräsentativ für die europäische Jugend ist, dass du die ganze Studie eigentlich in der Pfeife rauchen kannst. Und die Open Society Foundation wird erwähnt. Da glüht mein Aluhut. Ich sehe gerade schon im Chat, genau, der Doktorand hatte darüber einen Blogartikel geschrieben. Mhm. Der, glaube ich, auch ganz okay war. Den war jetzt aber nicht, muss ich nochmal raussuchen. Den hatte ich, glaube ich, auch überflogen. Genau. Ja, das war diese Sache. Und dann gab es ja hier so einige Leute, die jetzt die Woche über versucht haben, hier die A-Stiftung in Schutz zu nehmen. Und hier schon mal der Aufruf, dass sich viele Medien und Kooperationspartner, finde ich auch gut, da auch auf deren Seite werfen von der Frau Banaschuk. Die Frau Banaschuk hat auch noch ein paar Tweets nachgeschoben, aber ich wollte jetzt nicht jeden einzelnen irgendwie katalogisieren, aber die auch so, oh, warum sagt denn keiner was? Ihr seid sonst, schmückt ihr euch mit der AA-Stiftung und jetzt sagt ihr nichts. Und daraufhin fragt jemand, wen meinst du denn? Und sie sagt, ich bin ja nicht verrückt und sagt das hier. Also das war vielleicht ein kleiner Seitenhieb unter den Feministinnen, wer weiß. Der Artikel ist aus der Zeit, oder? Denn ich denke, den habe ich auch gelesen. Aus dem Tagesspiegel. Oh, Tagesspiegel, okay. Ist das der ältere oder der neuere? Das ist der... Das ist der neue, ja. Ja, das ist der von diesem Matthias Meissner, der hier halt eben versucht zu entschuldigen, also quasi die als Opfer hinzustellen, die AA-Stiftung. Ja, da kamen drei Männer in Stasi-Uniformen, diese bedrängten Mitarbeiter. Ist das jetzt wirklich geschehen? Sind da jetzt Leute in Stasi-Uniformen aufgetaucht? Ja, das waren Jungs von den Identitären, die wollten ihr einen Orden übergeben, aus Spaß. Aber so wie andere Leute, zum Beispiel Don Alfonso, stellt es eher so dar, dass sie geklingelt haben und wurden gesagt, sie sollen gehen und dann sind sie gegangen. Du kannst jetzt von den Identitären halten, was du willst, aber ich finde das ziemlich witzig. Ja, ja. Auch vor zwei Wochen war es, glaube ich, als das war, hatten wir das ja auch im Stream hier kurz angesprochen. Also das war schon eine lustige Aktion und also ich meine mich aber zu erinnern, dass da auch Bilder von denen waren, wie sie da drin standen, also in diesem Büro oder so, also an der Tür sind sie ziemlich durchgegangen. Aber ja, so oder so haben die da auf jeden Fall niemanden irgendwie für länger als ein paar Minuten da irgendwie aufgehalten oder gar irgendwie bedrängt oder so. Ja, und ich meine, wie oft hast du Medienvertreter oder irgendwelche Leute, die irgendwo versuchen reinzukommen und machen und tun, und da wird auch nicht so ein Bohai drum gemacht. Ja, ja, schon richtig. Auf jeden Fall meint er dann hier, ja, die machen diese Broschüre und jene Broschüre. Und und hier das Zitat von Jutta Dittfurt zur Untermauerung seiner Thesen finde ich auch super. Ich meine, wer jetzt so nicht gerafft hat, dass die Frau wirklich irgendwie schon lange far out ist. Die gegenwärtige Kampagne von rechts gegen die Amadeus Antonius Stiftung ist wirklich auffällig. Mhm. Also von Jutta, wer ist denn Jutta Dittfurt? Du kennst Jutta nicht? Jutta ist grünes, ehemals grünes Urgestein, die Fundi-Königin. Also in den 80ern war sie so die Gegnerin von Joschka. Joschka war halt eher so, lass uns mal gucken, was wir machen. Und Jutta war mehr so, nee, alles Öko oder was. Und die ist dann irgendwann frustriert von den Linken, von den Grünen abgedampft, als die ihren linken Flügel losgeworden sind, damals in den 90ern. Und ist seitdem grummelig. Also genau die richtige Person, die man als Expertin zu solchen Sachen befragen kann. Ich habe sie im Januar mal gefragt, wer denn dafür da wäre, ihrer Meinung nach die Menschen in Nazis und Nicht-Nazis einzuteilen, ob das die Regierung machen soll oder die Antifa. Und sie hat mir geantwortet, die Antifa, man müssen Fachleute ran. Fachleute. Ja, no further questions. Das ist Jutta Dittfurt, ja. Kurzer Exkurs. Ja, auf jeden Fall, ja, sind arme Opfer und sie tun so viel Gutes und das ist so wichtig und ach, Kritik am Bundesinnenministerium, weil es die Broschüre lobte. Ja, weil da einfach Scheißdreck drinsteht in der Broschüre. Es tut mir leid, anders kann man das gar nicht ausdrücken. Also ich würde es gern stilvoller ausdrücken, aber es ist einfach Scheißdreck, die Broschüre. Diese komische Broschüre gegen Hate Speech im Gaming wird irgendwo nirgendwo mehr verlinkt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch verfügbar ist. Doch, ich habe die letztens mal wieder in der Hand gehabt. Okay, weil die hatte ich ja ein paar Mal erwähnt, weil das war das glorreiche Ding, wo sie da GamerGate drin erwähnt haben und dann irgendwie meinten, man solle, um Diversität herzustellen in Gaming-Communities, sollte man die Leute ausschließen, die Probleme machen. Nicht sehr gut. Wie kriegen wir mehr Vielfalt? Wir schließen alle aus, die nicht so sind wie wir. Geben die da in diesem Artikel, den du gerade zeigst, wirklich Beispiele für Hate Speech? Also unter Anführungszeichen jetzt gesagt. Nö. Also nicht na ja, gut, hier, in, also was du gerade da unten hattest, dieser Link vom BMI ist praktisch da, das Bild ist ein Haufen. Ja, das ist so ein Haufen. Aber das ist, da sind Sachen das drauf. Das ist gar ja, nichts. Genau. Das ist ein Witz. Glaubwürdigkeit 1.0, lächerliches Wahrheitsministerium. Wo ist das Hate Speech? Ja. Dass sie die Namen rausgenommen haben, also die Twitter-Handles und so weiter und so fort. Aber lustigerweise nehmen sie nur den Absender raus und nicht den Rest. So kannst du die Tweet-Chain doch jederzeit wiederfinden. Ja. Das ist eigentlich eine offene Blödheitsskala für Ministerien. Oh, schlimmes Hate Speech. Oh Gott. Ja, echt. Recht ohne Ende. Na, dann distanziert euch mal schön, ihr feigen Heuchler. Hm. Ja. Wann gibt es das erste Konzentrationslager der, was steht ja, da, Bertelsmann? Es ist halt schon irgendwie... Auch links oben, das mir glaubt ja niemand, wenn ich behaupte, dass Merkel eine Terroristin ist, ist geschickt formuliert. Ne? Merkel ist eine Terroristin, ist Hate Speech. Ist auch falsch, sollte man so nicht sagen. Ne? Man sollte es schlauer sagen, wie ist der Typ in dem Tweet da drüben. Kann man ihm überhaupt nicht an den Karren fahren. Ja, ey, das sind die gleichen Leute, die hier letzte Woche so einen Tweet mit Yoda rausgetwittert haben, von wegen nicht Hass sprechen ihr sollt oder irgend so ein Zeug oder Hass führt zur dunklen Seite oder irgend so ein Dreck. Ja, das sind die gleichen Leute, die uns im Inneren schützen sollen. Na, ja. Danke. Kein Wunder, dass es mit der NSU irgendwie nicht so, dass es nicht so funktioniert hat mit dem Aufklären. Das Innenministerium, das ist schon seit Jahren schlimm. Also es ist ja nur Otto Schily, ne? Also hier, was war der nicht Anwalt für die RAF-Terroristen oder so? Ja, das war auch, das ist ja auch, der ist auch so jemand, der war ja auch mit Ditfurth und Joschka in den 80ern so eine der Spitzen der Grünen, zusammen mit Petra Kelly noch, die dann später Selbstmord begangen hat. Und der Schily war ein Anwalt, der sich damit einen Namen gemacht hat, dass er links ist und dass er auch so Leute wie die RAF vertritt. Ja, ich meine, kann man ja machen, aber ich meine, dann Innenminister zu werden, ist ja schon ein bisschen andere Nummer. Und außerdem. Ja, da war er ja schon, von Saulus zu Paulus und hat der Radikalität abgeschworen und sich dann der SPD angeschlossen. Also die sind ja alle. War der bei der SPD? Ich dachte, er wäre Grünpolitiker gewesen. Ja, aber irgendwann hat er den Wechsel vollzogen und dann ist er erst Innenminister geworden. Also, so. Der ist SPD-Innenminister gewesen. Also, die sind ja alle, ich meine, der Joschka ist da geblieben, aber da, deswegen hat die Partei halt ihre Seele verloren. Und so Leute wie Ditfurth und so, für die waren nach 90 kein Platz mehr. Das war ganz komisch. Ich war ja 89, war ich selber noch jung und idealistisch und bei den Grünen, ja, weil ich ja, das eine vernünftige Idee fand, weil die haben halt auch damals, muss man halt ganz anders sehen als heute. Damals waren die Grünen das, was heute die AfD ist. Alle Etablierten hatten Angst, alle haben gesagt, das sind ganz schreckliche Menschen und so. Aber das war eigentlich eine recht coole Sammelbewegung. Aber nach der Wende sind dann nach und nach die Linken aus dieser Partei rausgemobbt worden und es ist zu diesem komischen FDP-artigen Geschwür verkommen für Lehrer und Sozialpädagogen halt. Und da haben viele ihren Hut genommen. Ja. Unter anderem halt auch Schily und Ditfurth. Mhm. Ja. Und auf einmal ist das hier alles hier, oh, da können wir nichts zu sagen, das ist zu subjektiv, da können wir nicht faktenbasiert gegen reden. Ja. Oh Mann, ey. Aber diesen anderen Kram, können wir irgendwie von Hass einfach reden, so Hass, tralala. Ich wüsste gern echt mal, wer bei den Ministerien für sowas, für die Twitter-Accounts zuständig ist. Ob ja, da wirklich ein Praktikant dran sitzt oder... Ja, frisch aus dem Politikstudium erstmal Privilegien checken gelernt und jetzt geht's los, ja. Unsere Auswahl ist nicht abschließend, ja. Wir freuen uns auf einen weiteren Diskurs mit vielen anderen Beispielen. Rufen die da zum Hate Speech auf? Ich glaube schon, irgendwie. Ja, auf jeden Fall hier mit dem Friedrich, Innenminister, war es ja auch so toll. Also ich kann mich noch erinnern, damals in Amerika gab es ja mal so ein Skandal, dass sie da im Justizministerium lauter Leute von so bekloppten Christenunis angestellt haben, die eigentlich nichts konnten, außer Jesus gut finden. Und Dass ja, in sich Deutschland hat der Friedrich quasi im Innenministerium das Gleiche gemacht. Da stand dass sie dann sich überhaupt da sowas Zeit reinlassen. oder so. Da haben sie darüber geschrieben, dass die da quasi nur Leute angestellt haben, die irgendwie über irgendwelche Praktika oder irgendwas aus der Kirche rauskamen. So Eignungen, Noten, alles egal. Und in Deutschland war das dann so, ach ja, ist doch egal, so tralala. Sollen die auch hier Innenpolitik hier bestimmen und alles, was damit zusammenhängt. Irgendwelche überzeugten Ideologen, macht doch nichts, ist doch normal, können die sich auch selber aus der Kirche, ja, die sind doch, haben doch eh gut Moral und Werte und so, ist doch alles top. Dass sie sich überhaupt auf derartiges einlassen. Also, wir kommunizieren auf Twitter mit einem Bundesministerium-Account. Also Für ich mich macht muss mich das. daran auch noch gewöhnen, dass sozusagen Twitter was Ernstes sein soll. Also ich habe mich daran, um ehrlich zu sein, auch immer noch nicht gewöhnt. Ich fand es auch total merkwürdig, immer in Artikeln, wenn ein Tweet drin ist. So, keine Ja. Ahnung, 160 Zeichen, das ist halt wie so ein politischer Slogan, den du dir hinten aufs Auto draufbetten kannst. Und das ist so irgendwie, furchtbarer geht es eigentlich nicht mehr von der Kommunikation her. Es ist so eine Verschlagwortung und so, und es ist einfach so Slogans, die dann rausgehauen werden. Also ich habe keine Ahnung. Ja, aber das ist ja auch, glaube ich, mitgesteuert, ne, dass Kommunikation so polarisiert ist. Weil das spielt ja dem, wie der Imperer im Endeffekt auch wieder in die Hand, wenn du das so regelst, dass die Leute sich möglichst viel streiten und möglichst viel missverstehen. Aber mal ganz ehrlich, wenn du dir das ansiehst, also die ersten paar Monate oder Wochen, weiß ich jetzt nicht, wie lange, seit sie jetzt alles veröffentlicht haben, das, wie sie im Englisch sagen, destined to fail. Also das wäre jetzt so ein Fehlstart, den die Stiftung da gemacht hat und den diese No-Hate-Speech-Kampagne gemacht hat. Das, allein schon mit den Tweets und allen anderen, das wird einfach in sich zusammenbrechen über die nächsten paar Monate, denke ich mal. Es Ja, ich ist denke einfach auch, so. dass das so sang- und klanglos verschwinden wird, aber wir haben ja gerade schon gesehen, dass deren Finanzierung quasi bis Ende nächsten Jahres geplant ist, zumindest. Also bewilligt ja nur bis Ende diesen Jahres. Aber es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die ihre scheiß Meme-Sammlung da einfach bis Dezember 2017 online lassen Die und kommen irgendwelche ja von Politik raushauen eine und ihre steuergeldfinanzierte 160.000 da einstreichen, ja. eine steuergeldfinanzierte Ministerium LOLKA, die jetzt in den nächsten paar Monaten Allerdings. herumsitzt. Ja, aber überleg mal, 170.000, was du damit stemmen kannst. Da kannst du irgendwie ein paar Leute bezahlen, die du nett findest. Und zwar gut bezahlen. Und Also das ich sind weiß. Journalisten, muss man nochmal dazu sagen, Und ne? es Also ist ein e.V., das heißt, du kannst auch noch jeden Scheiß irgendwie vergünstigen, ne? Also sie in dann dem Ort, in keine. dem ich lebe, haben sie vor kurzem eine öffentliche Toilette gebaut, die hat, glaube ich, 250.000 Euro gekostet. Die haben sie neben der Schule gebaut, neben der Volksschule dort. Also 250.000 Euro, das sind die Kosten für den Bau einer öffentlichen Toilette. Finde ich gut. Ja, viel bessere Investition wie ein Ministerium. Ja, nein, wirklich. Weißt du, also Ja. das ist besser aufgehobenes Geld dort wie bei unserer AA No Hate Speech Clique. Ich kann, also man muss die zwar schon auseinanderhalten, aber ich weigere mich da so ein Stück weit, weil einfach bei denen auch dieselben Namen immer und immer wieder auftauchen, die dann ein bisschen bei der No Hate Speech Kampagne mitmachen, ein bisschen bei der AA Stiftung, bei den neuen Medienmachern, und das ist irgendwie. Ja, also da würde ich auch gar nicht drauf eingehen, auf das Argument. Wenn sie eine vernünftige Abgrenzung schaffen würden, wäre das selbsterklärend. Und wenn man immer sagen muss, nee, ich habe damit aber nichts zu tun, ja, dann sage ich, okay, danke, ihr habt uns, wie habt ihr Dings genannt, Kacknerd-Pegida, ja? Also fickt euch. Ja? Also wenn ihr so könnt, warum sollen wir dann differenzierter sein? Ja. Ja, das ist jetzt hier auf jeden Fall die 10 Fragen, 10 Antworten, Pressemitteilung der AA-Stiftung zu der ganzen Kritik, die sie bekommen haben. Zum einen behaupten sie hier, nein, sie würden ja keine Facebook-Sachen löschen, nur die Sachen, die auf ihrer eigenen Seite da irgendwie passieren, wo wir ja auch vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet hatten. Da hatten wir ja uns auch mal, also ich habe da zumindest was kommentiert, nämlich diesen ZDF-Beitrag dieses ganze Posting hatten sie ja dann irgendwann entfernt, nachdem sie da zwischendrin lauter Leute ihre Kommentare entfernt haben, die dann danach alle nur noch Kommentare geschrieben haben, nach dem Motto, warum habt ihr meinen Kommentar entfernt? Der war auch gar nicht schlimm und so, ne? Und da haben sie irgendwann das ganze Ding rausgenommen, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass sie der Sache nicht mehr Herr werden. Ich kann auch nochmal daran erinnern, dass No Hate Speech mich auch aufgefordert hat, Content aus dem Netz zu entfernen als Hate Speeches. Also, sie tun das vielleicht nicht selber, die AHA-Stiftung oder die No Hate Speech-Leute, aber sie hätten das schon gern. Ja, auf jeden Fall haben sie keine Listen von Leuten, die gelöscht werden sollten. Das ist ja super beruhigend. Ich Noch nicht. erinnere an Laser Sushis Tweet. Sie hätte doch gern jemanden, der ihr die Netzwerkforschung bei Rechten finanziert. Also was anderes ist das als eine Liste anlegen? Ja, und vor allen Dingen, ja, das könnte man sich auch drüber streiten. Also inwiefern die da keine Listen haben. Ja, in welcher Beziehung stehen die zu Facebook? Ja, die haben das alles gesponsert. Die war ja sogar die Sandberg, da gibt es so Videos im Internet, wo sie da quasi direkt vor dem Logo der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin rumsitzt und sagt, dass man da unbedingt gegen fair vorgehen muss, gegen Hate Speech und solche Sachen. Also in der engen Beziehung stehen die zu der alten Troller. Ja, das ist auch lustig. Was macht die Taskforce? Weil man da ja immer wieder andere Sachen zu hört, ne? Mal ist es irgendwie, ja, die Taskforce, die trifft sich ja hier nur. Jetzt ist es hier wieder Bundesjustizminister Heiko Maas, rief im Oktober eine Taskforce zusammen und ja, zu Es wurde erörtern, ja, und niemand in was? die Taskforce berufen, war die Antwort vom Ministerium, ne? Ja, genau, wurde nicht berufen und die Leute, die da teilgenommen haben, wurden auch nicht ausgewählt. Haben sich alle zufällig dort getroffen. Genau. Oder waren die 5 Tage vorher saufen zusammen und dann meinten sie, ja, komm, wir tun unseren Rausch im Ministerium ausgenießen. Keine Ahnung. Also, weißt du, die Zum Unterstützen für Kommunikation. den Minderheitenschutz und die öffentlichkeitswirksame Kampagnen für eine demokratische Debattenkultur vereinbar. Das mit dem Minderheitenschutz. Also hier bei mir in Hannover gibt es ja von denen irgendwelche Initiativen für Empowerment von People of Color, ne? Das ist hier Minderheitenschutz. Ja, in Großbritannien haben Black Lives Matter-Aktivisten die Straßen blockiert in der letzten Woche und waren ganz verdutzt, als die Leute ihnen erklärt haben, sie wären im falschen Land. Minderheiten halt, ne? Ja, in Berlin haben die auch schon demonstriert, allerdings friedlich und war noch kein Schwarzen dabei. Ja, und wenn in Kenia oder im Südsudan Leute demonstrieren und du Tote in die mehreren Hunderte hast und über 1000 Leute, die danach gefoltert werden, dann interessiert das kein Schwanz, nirgendwo nichts. Von African Lives Matter hat niemand was gesagt. Jetzt sei doch mal realistisch. Ja, also Black, aber nicht African. Also, Abel, den Unterschied solltest du kennen. ja, das stimmt. Also Löschen ist auf jeden Fall nicht immer die wirkungsvollste Art der Reaktion auf Hassrede, lernen wir hier. Was auf jeden Fall immer die wirkungsvollste Art ist, ist solchen Leuten hier Geld zu geben. Oder Das ein wirkt Meme. total. Ein super Meme. Ein Staatsmeme. Also ich würde das Wort Reformstau als Staatsmeme, als erfolgreiches Staatsmeme bezeichnen. Man hat, als man Firmen Steuergeschenke gemacht hat, in den 90ern danach nicht mehr genügend Geld im Haushalt gehabt. Und dann hieß es immer, wir haben einen Reformstau und die Opposition, die hat immer nur Blockadenpolitik betrieben. Das wäre ein erfolgreiches Meme, weil damit haben wir ja bei uns einen sozialen Kahlschlag in Deutschland angefangen. Fachkräftemangel. Genau. Und mich wundert das, dass die AA-Stiftung so strunzinkompetent ist mit dem, was sie denn jetzt eigentlich machen wollen. Also, Bist du da wirklich überrascht, dass die inkompetent sind? Das sind alles, das ist eine gescheiterte Schauspielerin, die für die Stasi gearbeitet hat und eine Sozialpädagogik-Praktikantin. Denkst du wirklich, dass die irgendwelche Kompetenzen im Bereich IT haben? Gar nicht. Na komm, die Kahana hat 8 Jahre lang an der Titte von Mutter Stasi genuckelt. Die könnte schon was gelernt haben. Wobei, waren nicht die Kahane. Ich weiß nicht, ob ich das durcheinander bringe, aber ich dachte, dass die Kahane in den Berichten, die sie geschrieben hatte, dass sie sehr starke Probleme mit der deutschen Sprache hatte und kaum gerade einen Satz hinbekommen haben. Wenn ich das nicht falsch mich jetzt erinnere. Also das habe ich nicht gelesen. Ne. Ich dachte, dass ich das irgendwo gelesen habe. Ich habe gelesen, dass einer von den Buzzwords, dass du das alles nicht mehr zusammenkriegst. Ich habe gehört, dass einer von den Schauspielern, die sie ausgehorcht hat, sich umgebracht hat. Ah, gut. Also bitte, ist es erwiesen, ne, dass sie keinem was geschadet hat? Nee, ich sage ja auch nicht, dass der Typ sich im Zusammenhang mit der Stasi-Überwachung umgebracht hat. Er hat sich umgebracht, ich sag das nur. Ja. Also, außerdem ist es mir egal, ob jemand, der Eichmann hat auch versucht, und das ist jetzt ein böser Vergleich, aber der Eichmann hat auch versucht, sich rauszureden und hat gesagt, nee, ich wollte ja niemandem was Böses. Jeder will sich rausreden, ist klar. Wenn er eine Dummheit gemacht hat oder eine Straftat oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder was auch immer. Aber tut mir leid, es ist einfach so, ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn sie sich, keine Ahnung, irgendwo, wenn sie jetzt so eine Superfeministin wäre, hätte das für mich weniger ein Geschmäckle, als wenn sie versuchen würde, die öffentliche Debattenkultur zu beeinflussen halt. Ne? Ja. Also sie sollte einfach vielleicht, keine Ahnung, sich ein anderes Gebiet suchen oder so. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen katholischen Priester habe, ja, der wird unehrenhaft entlassen, weil er was mit Ministranten hatte, dann wird er doch hinterher nicht Kindergärtner. Ja, definitiv. Also, und das Ding ist, er wird nicht entlassen. Also wenn Papa Ratzinger da noch irgendwas zu sagen hätte, dann würde er einfach nur versetzt. Ja, die Religionskritik außen vor gelassen bei dem Bild. Aber weißt du, also ich habe auch damals gesagt, ohne dem Herrn Schäuble zu nahe treten zu wollen, ich halte es nicht für sinnvoll, einen Attentatsopfer zum Innenminister zu machen. Ja? Es gibt so Kombinationen, die gefallen mir einfach nicht. Ich denke auch, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir einfach nie eine Stasi-Debatte hatten. Dass es einfach eine Amnestie gab. Und ja, solange diese Generation von Leuten lebt, wird diese Debatte immer wieder aufwachen. Du wirst immer wieder Leute sehen, die in diesem Bereich gearbeitet haben in den 70ern und 80ern, die in irgendwelchen Top-Positionen hineinkommen, und dann wird immer wieder diese Debatte aufwachen. Das hat jetzt aber nicht so sehr viel mit dieser Institution zu tun, als wie generell mit Institutionen im gesamten Land womöglich. Ja, das ist wie mit der Post-Nazi-Zeit. Das wird einfach nicht richtig aufgeräumt, weil du die Leute halt brauchst über kurz oder lang, ne, und ihre Erfahrungen und ihre Verbindungen. Siehe Werner Herr von Braun. Der für ihn, also auf jeden Fall zu diesem Spruch hier aus dem Meinungsfreiheit muss auch für Menschen gewährleistet sein, die Ziel von Hassrede werden. Und also schon allein die erste Broschüre, wie ich überhaupt auf die damals aufmerksam geworden war, das war ja nach dieser Ansprache von Frau Witzorek auf der Republika, wo sie da Let's Talk About Meinungsfreiheit Baby, wie das ganze Ding ja hieß. Und da hat sie ja gemacht, ja, die Handreichung der Amadeo-Antino-Stiftung und bla bla bla, hatte ich mir das ja angeguckt, und das war ja dieses Ding, wo da diese Tugendfurie und diese ganzen Leute sich da irgendwie äußern durften, als, oh mein Gott, die waren alle so böse zu mir. Und sie halt eben, weil sie ja damals so einen Vortrag gehalten hat, wo sie da irgendwie behauptet hat, Männerrechtler wären irgendwie wie Anders Breivik und so ein Bullshit, den sie sich da aus dem Arsch gezogen hat. Und da haben Leute natürlich hinterher gesagt, ey, was redest du denn da? Das ist doch alles Quatsch. Und da durfte sie sich dann da inszenieren als, oh, ich bin ein armes Opfer, die Leute sind so böse zu mir. Dabei habe ich nur lauter Scheiße erzählt. Also nochmal guten Abend. Sie hat nicht gesagt, dass diese Leute genau wie Anders Breivik sind, sondern sie hat behauptet, dass es bei den Männerrechtlern starke Überschneidungen mit Leuten gibt, die halt eben rechte Positionen vertreten. Ja, ist das nicht das Gleiche? Dass sie quasi die gleiche Meinung vertreten, musst du sagen, das Gleiche hinaus wollen. So. Naja, sie hat sich auf jeden Fall alle in einen Topf geworfen und gesagt, so, jede Kritik, die hier aus dieser Ecke kommt, die ist halt rechts. Ja. Ja, das habe ich gestern ja auch nochmal. in einen Tweet gepackt, dass wenn die gleichen Leute, die irgendwie morgens aufstehen und sich überlegen, was heute rechts ist, auch für die Bekämpfung von rechts zuständig sind, dann haben wir ein Problem, dann haben wir DDR im Endeffekt. Ja? Weil das sollte geteilt sein. Ja? Die einen sollten sagen, okay, das ist rechter Hass, ja? Und der ist verfolgbar, und die anderen sollten das verfolgen. Dafür haben wir diese Trennung irgendwie. Aber, ja. Ja, diese Scheiße war das hier. Geh sterben. Mit der Triggerwarnung gleich vorne drin. Diese Broschüre enthält diskriminierende und menschenfeindliche Sprache. Menschenfeindliche Sprache. Ist eine Triggerwarnung auf einem Dokument? Was ist das genau für ein Dokument? Das ist ein Dokument von der AA-Stiftung. Und hier Bundesfamilie. Gefördert. Senioren. Oh. Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Die Freudenberg-Stiftung ist übrigens eine Stiftung von einem Industriellen, der diverse Stiftungen gegründet hat. Der ist auch jüdischen Glaubens gewesen und hat wohl deswegen auch halt wegen dem aufkommenden Antisemitismus nach der Wiedervereinigung hat er da wohl Geld abgezweigt, um die AA-Stiftung zu gründen. Das ist hier das Geleitwort von unserem Herrn Justizminister. Obergruppensturmführer. Und das ist die Frau Kahane, der Kulturkampf der Gegenwart. Kahane befiehl, ich folge dir. Das ist aber keine Ideologin, der Kulturkampf. Ja. Also, das ist überhaupt keine Ideologie. Ja gut, sie würde wahrscheinlich behaupten, so wie die Leute halt gemeint haben, GEMA-Geld wäre Kulturkampf, aber halt eben die Rechten versuchen da irgendwie die Kontrolle anzunehmen. Nur der Mensch vermag auf Erfahrung mit zum Teil tödlichem Hass auf andere Menschen zu reagieren. Nur der Mensch vermag das von wegen, wenn ich einen Pitbull lang genug quäle, dann reagiert er auf jeden mit Hass, der ihm entgegenkommt. Die Phrase selbst, tödlicher Hass, welcher tödliche Hass im Internet? Ich habe gehört, dass Sam Hyde, der ist da schön. Ja. Wir bräuchten eigentlich so ein Internet-Memorial, weißt du, so wie so ein Kriegsgräberfriedhof, wo sie dann liegen, die Opfer der Internetgewalt. Die meinen ja halt eben auch immer, die haben das quasi auch geprägt, diesen Begriff in Deutschland, diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das höre ich immer wieder in Verbindung mit denen. Zumindest. Und das ist dieses Hass auf Menschen, weil sie einer Gruppe angehören. Das ist aber gerade ja halt eben das Ding. Ne? Also bei GEMA geht dieses ja auch immer so von wegen, ja, die hassen die, weil die Frauen sind und so weiter und so fort. Und dann hast du dann 100.000 Mal den Leuten erzählt, was wir an diesen bestimmten Individuen auszusetzen haben. Aber das ist ja egal, weil bla bla bla, Frauen und hahaha, ja, willst du nur ablenken oder was so toll, wenn ich was. Also ich glaube einfach, dass das Ergebnis ist von, die Leute sagen immer, Islam ist keine Rasse, was machen wir denn jetzt? Ah, dann nennen wir das jetzt gruppenbezogenen Schnickschnack. Ja. Damit wir es nicht Rassismus nennen müssen. Jetzt wird kann indirekt sein. Direkt sein, ja. Das Substantiv plus Richtungsangabe. Eigenschaften, Schlitzauge, Fotze, Arschficker, Mongo. Ah ja, Kartoffel. Was Hate Speech ist so umstritten. Ja, der Herr macht gleich kommt bestimmt diese Checkliste, über die hatten wir auch schon mal geredet damals, als ja, kenne ich. Ja, auf diesem No-Hate-Seite, da haben sie ja gesagt, nur Opfer von Hate Speech können definieren, was Hate Speech ist. Es hat halt auch sehr viel was mit Glauben zu tun, was die da machen. Meinungsmathematik. Also es ist halt so irgendwie. Ich meine, das, was die machen, ist eigentlich dasselbe, was auf der rechten Seite auch stattfindet. Ich meine, die katholische Kirche will ja auch hier und da Sachen verbieten, wenn ihr das nicht in den Kram passt, wenn man sich zu sehr über sie lustig macht. Und das ist halt dasselbe von links. Also, ist nicht. Elemente von Hate Speech. Derealisierung, eine verzerrte, realitätsabgehobene Konzeptualisierung durch Ablendung. Ausblendung von Fakten oder in Form von Falschaussagen. Alle Politiker hassen Deutschland. Privilegientheorie. Privilegien, oder? White Genocide. Also, weißt du, das sind beide so Konzepte. Und das eine wird von denen selber auch gepusht. Absolut. Ich sag mal, also sowas wie, wenn wir uns von denen weiter auf die Nase rumtanzen lassen, werden wir alle sterben. Das ist so genau, wie sie oben geschrieben hat, davon wegen, ja, es wäre alles, was die machen, ist hier, wie war dieser Spruch? Ja, die richtige Einstellung. Ich meine, du musst nur sagen, wenn wir uns von den Rechten weiter auf der Nase herumtanzen lassen, werden wir alle sterben und dann siehst du, wie dumm diese ganze Broschüre ist. Ja, oder wenn wir uns von Gamergate weiter unsere Computerspiele kaputt machen lassen. Werden wir alle. Es sind keine Frauen mehr da oder so. Ne? Also das war ja auch schon, also wir sind das damals durchgegangen anhand nur von dem Vortrag von Vizerektor bei der Republika. Und da kannst du eigentlich schon für jedes ein Beispiel finden, was sie da selber irgendwie behauptet hat. Alle Männer hassen Frauen. Nee, alle, was hatten wir letztens? Ist doch kein Wunder, dass Männer so behandelt werden. Da hatten wir doch gerade letztens, alle Heterosexuellen sind homophob. Auf jeden Fall. Die Humanisierung Doppelstandards, die liegt. Judentum und Israel gehören abgeschafft. Ah ja. No one ever in my vicinity is helped, Alter, aber gut. War das uninformierte Aussagen? ISIS wird von Israel bezahlt. Das habe ich auch noch nie gehört. Das habe ich noch nie von irgendwem gehört. Unsolicited opinions about Israel. Naja, ich höre das oft im arabischen Twitter, aber nicht hier. Ich meine, womöglich wird unser Twitter bald das arabische Twitter, aber uninformierte Aussagen sind Hate Speech. Ach ja, hier war es auch. Und in der Hetzkampagne von Gamergate, Frauen, die sexistische Darstellung in Videospielen angeprangert haben. Aber waren halt zu dem. Führung, Rekrutierung, soziopsychologische Techniken, Entmenschlichung, so hat Gamergate agiert. Na, dann habt ihr aber echt gut aufgepasst. Zu dem ISIS. Führung vor allem, ja. Von Israel. Ja, Rekrutierung. Gemacht. Ja, wir sind rumgelaufen und haben Korane verteilt. Meine Frau, die macht einen Sprachkurs und da ist eine Syrerin mit dabei und sie meinte, ja, der Islam ist gar nicht so schlimm. Und zum Beispiel das mit der Aisha, da die 8-jährige, 9-jährige Frau, die Mohammed hatte, dass das ja gar nicht stimmt und dass das ja nur von den Juden so erzählt wird. Geh doch mal hoch. Elle Julia Schramm, das ist geil. Wo war das? Unter irgendeinem noch hoch. Das ist hier von der Bernhard Schuck. Aber oben stand unter irgendeinem Dings stand Quelle Julia Schramm. Saugeil. Hier. Die für Don, die als Quelle für irgendwas zu benutzen, ey. Ja, vor allen Dingen Don, wie Don Alfonso, oder wie? Ja, nee, wie Don Dingsbums hier vom Gamespilot. Wie heißt er? Dom Shot. Naturalisierung. Männer und Frauen sind natürliche Kategorien, die sich nicht verändern. Oh Gott, oh mein Gott. Es gibt nur zwei Geschlechter. Hate Speech. Ja, ja. Nee, es gibt zwei Geschlechter und es gibt Intersexuelle. Alles nee, das ist eine uninformierte Aussage. Alles andere ist Irrsinn. Ja, egal, ist auf jeden Fall Hate Speech. Ja, da kann man auch was machen bei uninformierten Aussagen. Ja, da ist es ja, mit Educate Yourself ja gar nicht geholfen, oder? Wenn man schon Hate Speech begangen hat. Ja, jetzt kommen wir in die ganzen Sachen. Das ist eine Diplompsychologin. Manchmal scheint es gar nicht um den Menschen zu gehen, der da geschitstormt wird. Ach was, echt? Das Interview führte Julia Schramm. Und jetzt kommt die Tonfolie. Wie lebt es sich mit einem Shitstorm? Ja, wie bist du in den Shitstorm geraten? Ich habe im August einen Vortrag bei der Konferenz Open Mind in Kassel gehalten. Das war die Open Mind, das war dieses Ding mit der Faust im Logo von der progressiven Plattform. Das Thema war Hate Speech gegen die Beteiligten und besonders die Autoren des Hashtags aufschreien. Aber vor allem Screenshots von Texten und Kommentaren gezeigt. Nein. Die Drohungen gegen uns richteten. Nein. Daraufhin brach ein Shitstorm aus, weil es als Pranger gilt, ohne in öffentlichen Beiträgen öffentlich zu zeigen. Ja, in deinem komischen Vortrag hast du irgendwie behauptet, dass Recht am eigenen Bild ja immer da dagegen verstoßen wird von den Leuten, die dann von so Leuten wie dir irgendwie die Bilder da irgendwie verteilen und sagen, hier, die reden Bullshit oder so. Oder die irgendwo filmen, wenn sie durchdrehen oder so. Den gerate ich immer wieder in Shitstorms. Ich nichts mache. Ja, Tugendfurie didn't do nothing. Also wirklich, das ist reif fürs Guinness-Buch, die Scheiße, die sie da erzählt hat. Also so, so viel. Immerhin so viel hat sie die Autobahnen gegessen. Wallverein habe ich in einem 45-Minuten-Beitrag noch nie gehört. Was steckt in deinen Augen wirklich dahinter? Ich bin Feministin und äußere mich öffentlich feministisch. Und erreiche dabei etwas. Da steckt wirklich dahinter, genau. Nicht, dass du nur Scheiße erzählt hast. Ja. Wenn Feministinnen ihre politischen Forderungen umsetzen könnten, gäbe es eine Machtverschiebung und weißere heterosexuelle Cis-Männer müssten von ihren bisherigen Machtpositionen zur Seite rutschen. Ach du Kacke, ey. Der Cis-Mann mal wieder. Ja. Und sowas steht hier drin in diesem Dings. Mhm. Anmeldung, Anmerkung der Redaktion. Ja, ich meine, dann springe ich jetzt hier gleich mal ein bisschen, weil was sie auch behauptet hat, wäre, dass Männerrechtler in Deutschland im Vereinsrecht da irgendwie organisiert sein werden. Da gäbe es dann so Sachen wie Mandat oder Agens. Und da habe ich hier diesen Herrn, den Herrn Thomas Walter, der hat jetzt hier, der war bei dieser Londoner Konferenz, die vor 2 Wochen oder 3 Wochen in London ja war, zum Thema Männerrechte. Und der hat hier ein Interview gemacht bei dem Steve Brulé von Studio Brulé. Das ist der, der auch diese mittlerweile ja berühmten Videos von dem Warren Farrell-Protest und hier von der Big Red gemacht hat, hier mit Shut the fuck up for 40 billions time. Das sind die Videos, die er halt gedreht hat. Und er hat hier den Thomas Walter interviewt und der ist halt der Chef von... Ah, da haben wir der erste Vorsitzende von eben diesem Mandat Organisation, die dann immer gerne denen unterstellt wird, dass sie irgendwie rechts wären oder so, aber wenn man sich diese Seite hier auch anguckt, das ist alles vollkommen harmloses, vollkommen gerechtfertigtes Zeug. Und er sagt halt auch in diesem Interview, dass halt das größte Problem, was die MIAs in Deutschland haben, die Tatsache ist, dass sie denunziert werden. Und da hat der Mann auch absolut recht. Also das muss man ja wirklich sagen. Und er sagt halt eben auch, dass es teilweise Leute gibt, die dafür bezahlt werden und die auf irgendwelchen Posten sitzen und deren Job nichts anderes ist, als sich irgendwie zu überlegen, warum das schlecht ist und warum das rechtsextremistisch ist und warum das irgendwie ein großes Übel ist, Männerrechte. Und das hat halt die Frau... Fräulein Strick hier halt eben auch getan und ich würde mich auch noch nicht mal wundern, also es gibt ja von den Grünen, von der Stiftung von denen, diesem Think Tank, wie heißen die? Fällt immer wieder das Wort nicht ein. Naja, auf jeden Fall von ihr hat ja jeder da so seine Abteilung und die... Böll-Stiftung. Ja, wie? Böll-Stiftung. Böll-Stiftung, genau, ja. Und die hatten ja so eine Broschüre da auch irgendwie rausgegeben über die antifeministische Männerrechtsbewegung und da hatten sie ja dann quasi alles so in die gleiche Ecke gerückt, aber dann irgendwie so im Nebensatz wieder auseinander dividiert. Also irgendwie gesagt, dass Mandat irgendwie aus dem sozialdemokratischen Bereich irgendwie kommen würde, aber in diesen ganzen Einleitungen und so wird das dann nebeneinander gestellt, neben irgend so ein Forum im Internet, was da wirklich irgendwie ein bisschen schräger wäre, was aber überhaupt nicht zu vergleichen ist, halt mit so einem Verein, also vollkommener Humbug. Und da wurde halt eben behauptet, dass da Expertinnen noch dran mitgearbeitet hätten, die aber nicht näher erwähnt werden, damit sie da keinen Shitstorm oder sowas abkriegen. Und es würde mich gar nicht wundern, eine von diesen Expertinnen, die Dame hier gewesen ist, oder Frau Witzerek oder irgendwelche Leute. Weil auf jeden Fall, nachdem dieses Ding rausgekommen ist, da haben die da das auf jeden Fall auch schön verteilt und da immer wieder drauf hingewiesen. Und deswegen gibt es da meines Erachtens nach mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine Überschneidung. Ja. Überhaupt halte ich verstärkt Vorträge zur Hate Speech und analysiere, so gut es geht, was ich oder andere erleben. Man hat immer das Gefühl, die Leute berichten aus dem Krisengebiet, wenn sie über das Internet sprechen. Ich muss mal wieder rausspringen. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Mach's gut. Ciao. Ich schau mal, dass ich nächste Woche wieder reinspringe. Bis später. Ciao. Bis dann. Das Interview führte Julia Schramm. Fremde Männer, die zu meinen Vorträgen kommen, bereiten mir Angst. Ich meine, das ist doch offensichtlich eine Angststörung oder was in der Richtung. Also das hat doch auch nichts mit den Männern zu tun. Weil sonst müsste man ja ganz komische... Okay. Weil ich allgemein keine Menschen mehr vertrage, da hat man, glaube ich... Die meine Arbeit in Frage stellen. Ja. Ja, die nein, lügen meine Mutter an. Okay, gelacht, okay, es hat meine echt... Güte, ey. Ach du Kacke. Ach, sowas hätte halt auch Mengele sagen können. Ich vertrage meine Arbeit. Meine Arbeit. Ich habe keine Ahnung. So eine soziale Phobie entwickelt hier, ey. Unfassbar. Und dafür macht sie halt Leute aufgrund ihres Geschlechts verantwortlich. Das ist fast so, als würde ich sagen, irgendwer wäre unser Unglück oder so. Also das ist so, dass sie nicht merken, wie eindimensional die alle sind. Oh, ich habe psychologische Probleme. Oh, da sind alle anderen dran schuld. Natürlich eben, ja, das ist es halt eben. In dieser Broschüre steht eigentlich auch nichts anderes außer, ja, ich habe was geschrieben und dann habe ich halt eben so auf den Sack gekriegt, weil ich halt Müll geschrieben habe, ja, dass ich halt erstmal auf Social Media zumindest nur eingeschränkt teilnehmen konnte. Solche Geschichten halt, ja, dann wird halt eben die ganze Welt verantwortlich für was gemacht. Und am Ende hast du dann halt eben irgendwelche Regulierungen, irgendwelche Ministerien für Inneres lassen sich von denen beraten, weil sie glauben, das wäre ein gesellschaftliches Problem. Ja, aber tut mir leid, wenn man sich mit diesen Menschen befasst, stellt man immer wieder fest, es liegt immer wieder auch an ihnen. Ja, also ich meine, tut mir leid, aber und man muss wenn ich schon diesen Scheißdreck lese, von wegen Cis-Hetero-Männer sind die Wurzel allen Übels und eine Überschneidung mit dem rechten Rand bei den Männerrechtsaktivisten, oder die sind ja, es gibt ja keine Überschneidung, nein, nach dieser Broschüre sind sie ja rechts, ja, dass sie nicht sehen können, dass es polarisiert, ja, also, dass man diese geistige Krankheit auch noch unterstützt, indem man das würdigt mit so einem PDF hier oder so, also ich verstehe die Leute einfach nicht. Das ist die Ideologie halt eben und das ist ja auch der Grund, warum wir uns drüber aufregen, dass diese Leute da bezuschusst werden von der Regierung und da irgendwelche Arbeit für die machen, irgendwelche politisierte Arbeit und das dann also so behauptet wird, dass Gesellschaft, das wäre demokratisch legitimiert und alles. Ich meine, ich werde auch schnell sauer und bin dann nicht mehr so objektiv, aber ich frage mich wirklich, ob da bei diesem Verein überhaupt keiner mehr in der Lage ist, einen rationalen Gedanken zu fassen. Und ja, jetzt hast du es eigentlich gerade gesagt, natürlich nicht, weil sie ja mir immer diese ideologischen Scheuklappen auf, ja. Ja, die meinen ja auch, dass das subjektiver quasi schlauer wäre als objektiv. Und ihr dürft halt auch den Echo-Effekt nicht vergessen. Diese Leute kapseln sich von jeder Kritik ab. Die lesen nicht die Berichte, die ihr lest. Die lesen nicht die Tweets, die ihr lest. Ja. Die lesen nur, oh, super geil, oh, ich hab bei Pokémon Go jetzt das und guck mal ein Hundebild und so. Ich meine, so sehen deren Timelines doch aus. Oh Mann. Das Ding ist halt mit Leuten, die meine Arbeit oder meine Ideen kritisieren und in Frage stellen. Also es gab mal jemanden, der in einem Meeting gesagt hat, ich möchte einen Film machen, wo in einem Tornado Haie drin sind. Und ich will darüber einen Film machen. Und daraus ist ein Film entstanden. Wir leben in einer Welt, wo sowas möglich ist. Also, der Standard ist doch schon ziemlich niedrig. Also, und wenn man dann noch weiter drunter geht, dann kriegt man halt auch Kritik ab. Keine Ahnung. Also. Ja, auch der Meißner hat ja auch nochmal getwittert irgendwie, oh, jetzt habe ich die verteidigt und werde zur Zielscheibe vom Hass der Hater. Bla, bla, bla. Weißt du, nee, du hast in einer großen Zeitung deine Meinung verkauft als Bericht und das nehmen dir Leute übel. So einfach ist das. Passiert. Ja. Ah, ja. Passend. Ja, genau. Ja. Das sagt quasi auch der Fefe hier in seinem Blog, wo er das auch nochmal quasi durcheinander durchnimmt, als was wir quasi eben gerade auch schon gesagt haben. So Sachen wie, die kamen da unangemeldet rein. Unangemeldet, ruft die Polizei. Und ja, Das, was war ja noch ganz interessant. Halt auch hier, es kommt immer die Antisemitismuskeule, so nach dem Motto, anders kann diese Stasi-Kollaborateurin, wie er schreibt, ihr Opfertum nicht mehr begründen, Fragezeichen. Und ihr merkt nicht selbst, dass die auf ihrem Posten untragbar ist. Ja. Das ist wohl wahr. Auch wieder dieses, ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass meine Vorwürfe von links kommen, nicht von rechts. Genau, das können wir auch noch mal festhalten. Das ist bei mir nicht anders. Also auch wenn ich links im Moment nicht als Label benutzen wollte, aber meine Ideen sind wahrscheinlich eher links als rechts. Also mich persönlich stört natürlich vor allem, dass sie Jüdin ist, ne? Du Ja, bist das ist das schon ein also bisschen komisch, gewesen. ey. Ja. Du bist für den Artikel verantwortlich. Bitte, welcher Artikel? Wo sie sich selber, habe ich vorhin schon mal gesagt, sie nennt sich da selber irgendwie, sie kommt sich vor, als würde sie in die Rolle des jüdischen irgendwas gedrückt, das den Volkskörper zersetzt. Also. Ach, bitte, also wirklich, echt, Ja, wirklich, das ja, hat sie, die ja, Karte hat sie gezogen. ja. Das ist ja, das fand ich auch Also so, jemand mit so einer Stasi-Vergangenheit, unwahrscheinlich. ne, der muss ja jetzt wirklich nicht, ey. Ah, hier kommen die. Und vor Ja. allem tut Das es halt Beste auch. an der Kommunikationsstelle, da hatten wir ja vorhin auch schon drüber geredet, dass es da jetzt Probleme gibt, weil die hatten in ihrem Koalitionsvertrag in Thüringen irgendwie stehen, dass das da eine Dokumentationsstelle für Menschenrechte eingerichtet wird. Und da gab es wohl auch Interesse von einer Universität. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Rechtsextremismus. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Guck mal, wer hat den Antrag denn für diese Dokumentationsstelle wohl geschrieben, wenn da gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit Ja. drinsteht? Obwohl ich auch Naja, nicht gut, weiß, dann. ob das viel besser wäre, wenn das irgend so ein Uni Leipzig SJW-Rat da irgendwie verfasst. Weil war das nicht sogar diese Universität, wo die irgend so ein, das war glaube ich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, da haben sie einen indischen Studenten da irgendwie abgelehnt mit der Begründung, dass Indien eine Rape Culture ist. Das war in der Uni Leipzig. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also, den Das ist Artikel habe ich sogar Irrsinn. noch irgendwo. Die würden sich dann da unsafe fühlen und so, und deswegen könnte er da irgendwie nicht hin. Ist auch, also auf jeden Fall wert, es im Auge zu behalten. Auch sollte die AA-Stiftung das behalten, wer von diesen auf diese 4 Stellen kommt. Ne? Ob man da eventuell wieder so lustige Sachen findet, wie dass die bis gestern noch für die neuen Medienmacher gearbeitet haben oder bis vorgestern Anne Wiezorek Hund ausgeführt haben oder so. Ja, auf jeden Fall schaut sich die Staatsanwaltschaft die Vergabe an, weil die CDU und die AfD, die einen moderat und die anderen krakeelend, sich dagegen geäußert haben. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Ja, dieses hier ist von mir. Das fand ich hier ganz lustig. Ich muss nur die Überschrift lesen, also. Ja, genau, weil Ja. das, darüber bin ich halt auch gestolpert, weil man uns ja mal erzählen will, dass ja die Anonymität des Internets dazu führen würde, dass die Leute alle quasi, die normalerweise ja total nette Leute sind, plötzlich dann alle durchdrehen und so, weil sie da ja anonym sind und so. Und jetzt schreibt hier aber der Tagesspiegel, wer hätte das gedacht, dass das ja ganz viel mit Klarnamen eigentlich wäre. Und ja, also als ich mir das so durchgelesen habe, frage ich mich dann ganz ehrlich, wie viel dann da eigentlich diese sogenannte Hass und diese Definition von Hass und dieses ganze Zeug da überhaupt drauf zustimmen kann. Weil die behaupten jetzt hier, die Leute wären da stolz drauf oder so, irgendwas zu schreiben oder so, wo ich mir denke, naja, vielleicht sind das einfach nur Leute, die das wirklich so sehen. Es ist vielleicht sogar deren Meinung, wenn ich dieses böse Wort mal irgendwie reinbringen darf, ne? Also das ist vielleicht doch nicht so Hass und irgendwie so nach dem Motto, jetzt muss ich allen Leuten irgendwie schreiben, dass sie sterben gehen sollen oder so ein Zeug, sondern dass eventuell diese ganzen Definitionen, die wir irgendwie haben, nämlich vollkommener Bullshit sind und dass sie das auch wissen, aber da nicht drauf klarkommen oder sich die ganze Zeit schon selber das alles nur eingeredet haben, dass es die Leute alle hassen und die Leute alle wegen der Anonymität irgendwie durchdrehen und dieses ganze Zeug. Also, warte mal, willst du mir jetzt gerade sagen, dass es nicht die anonymen Trolle im Internet sind, die sich dazu verabreden, unter Artikel und unter Bücher, die auf Amazon verkauft werden, massenhaft negative Bewertungen abzugeben? Willst du etwa sagen, das sind wirklich Menschen mit eigenen Meinungen? Das ist wie ich glaube fast, ja. Wie mit den Hatern, die einfach nicht ins Kino gehen wollen, um Ghostbusters zu sehen. Ne? Ah ja, diese Frauenfeinde, oder wirklich? Da wird, ich habe schon gesehen, wie die sich auf 4chan, oder wie das heißt, ich kenne es ja nicht, ich bin alt, dass sie sich da verabredet haben. Ja. Also haben gesagt, du kommst du heute Abend mit, wir gehen nicht in Ghostbusters. Ja, klar. Okay, alles klar. Daher stammen die Bilder von den leeren Kinosälen. Mhm. Das ist auch so lustig. Ich habe jetzt heute gerade mal wieder ein Video von Mundane Matt geguckt, weil mich das Thema interessiert hat, nämlich wie das mit der Rentabilität ist. Und es gibt wirklich Zeitschriften, die sich nicht entblöden, auf ihrer Website zu schreiben, ja, Ghostbusters hat jetzt 150 Millionen weltweit eingenommen an Ticket-Sales, jetzt ist er rentabel. Ich finde das unglaublich, dass es wirklich Leute gibt, die für Veröffentlichungen schreiben und Geld dafür kriegen und so ein Bullshit einfach schreiben. So, ja, wenn er sein Budget an der Boxoffice erreicht hat, ist der Film durch. So, weil jeder Mensch weiß, dass das nicht so ist. Ja. Jeder Mensch weiß, dass heutzutage 200 Millionen Marketingkosten gar nichts sind bei so einem großen Film. Dass du noch viel mehr Geld einspielen musst. Aber, naja, Medien verkaufen die Leute einfach für dumm. Ja, ist echt so. Es ist halt mittlerweile, zumindest bei den großen Filmseiten, bei Büchern weiß ich nicht, wie schlimm es ist. Comics sehe ich es auch immer wieder. Es ist halt eben so, dass die Medien nur die Handlanger der Firmen sind einfach, ja. Naja, auf der anderen Seite musst du ja auch sehen, jetzt Suicide Squad kriegt irgendwie auf Rotten Tomatoes von den Critics irgendwie unter 30%. Ja, und geht, aber alle gehen rein. Geht ab wie ein Zäpfchen, die Leute, die ihn sehen, finden ihn super, die Leute schreiben glowing Reviews. Also irgendwie, manchmal verstehe ich das auch nicht. Ja. Ich meine, die haben ja jetzt die Presse nicht dafür bezahlt, Suicide Squad zu verprügeln und... Oder sind wir schon so weit, dass es so Psyops gibt? So, ey, schreibt einfach, es ist ein Scheißfilm, die Leute gehen dann aus Trotz rein, dann verdienen wir noch mehr. Ich könnte es mir vorstellen. Ja. Also ich meine, bei Ghostbusters habe ich das so empfunden, dass halt eben dieser Shitstorm davor auch nur dazu gedient hat, halt um bestimmte Art von Publikum anzuziehen. Das hat natürlich nicht geklappt, weil dieses Publikum, ja, es geht halt nicht ins Kino, um sich solche Filme anzusehen. Ja, aber bei Suicide Squad könnte ich mir das eventuell schon vorstellen, weil davor war ja auch viel Hype, ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da so Opfer des Hypes bin, aber ich habe auch Bock, mir den anzugucken. Also, ja. Ich bin irgendwie superheldenmüde. Ich weiß auch nicht, ich bin... Das sind doch Bösewichte, Mann. Egal, ich habe keinen Bock mehr, die Filme sind alle gleich. Die haben... Irgendwie hat es den Reiz für mich verloren. Das ist die Überflutung aber auch. Es ja, geht das ja ist schon halt jetzt das Ding. Ich glaube eben nicht, dass Jahren, er halt so... Ja. Ich glaube eben nicht, dass er halt so X-Men Justice League-mäßig ist, der Film. Ja. Der Trailer sieht aber genauso aus. Peng, bumm, schwing, spring, Prügel. Ich finde es einfach nicht so ermüdend. Nein, aber ich bin halt auch alt. Das darfst du nie vergessen. Ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit Superheldenfilmen gucken. Und Comics noch länger. Und du bist ein Zyniker. Du musst hier deine kindliche Vorliebe für Superhelden bewahren. Ja, ich habe vorhin gerade gesagt, also ich habe gestern Demolition Man geguckt und ich habe so herzlich gelacht. Wie lange nicht mehr? Also die alten Dinger mal wieder aufwärmen ist mir, glaube ich, im Moment lieber als mir irgendwelche... Weil im Endeffekt siehst du eh nur ein Remake, wenn du irgendwo hingehst. Ah, ja, aber das ist... Bin nur ich. Was ist das nächste Thema? Ja, das war hier ganz lustig. Das hier von Jimmy Kimmel, der hat sich ja bei mir so ein bisschen unbeliebt gemacht, nachdem er da irgendwie Hillary Clinton zu Gast hatte und die irgendwie so einen furchtbaren Einspieler hatten mit lauter Kindern, die darüber sinniert haben, dass Frauen und Männer das gleiche Geld verdienen sollten. Und mit diesem Einspieler jetzt hier haben sie halt bei der Demokratenversammlung den Leuten Donald Trump Quotes erzählt und behauptet, die wären von Hillary Clinton und dann die Leute gefragt, ob sie denen zustimmen. Und das ist auf jeden Fall ganz lustig geraten. Kann ich empfehlen. Das war von Ebel, glaube ich. Aber spiele ich jetzt nicht ab, das verlinken wir nachher. Und wie viele Leute fallen da so rein drauf? So eigentlich Nummer? Alle, bis auf die letzte, aber die letzte ist auch Politikerin selber, hier ist die Diane Feinstein, heißt glaube ich. Genau, aber es fallen halt alle drauf rein. Also, das ist halt schon auch lustig, wenn du dann einfach nur... Ja, okay, so, wenn das aber die Quote ist, die sie gekriegt hat. Wenn das aber unten die Quote ist, die sie gekriegt hat, war es kein Wunder, dass sie nicht drauf reingefallen ist. Ja, ist auch wieder wahr, ja. Ja, das hatten wir ja vorhin auch schon geredet, ne, hier. Aufruf zum Dschihad ist nicht strafbar. Das ist auch von 2007 schon. Ja, ist das schon. Ah, das war von 2007. Erdos langer Arm. Das war ja, glaube ich, auch von Ebel, ne? Ah ja, dass da hier vermutet wird, dass wir Leute haben, die uns unterwandern und fremde Einflussnahme und hier die grauen Wölfe und ist ein Artikel darüber. Das also, ist garantiert Intelligenz, also so dienstemäßige Verbindungen aus der Türkei zu den hier lebenden Türken gibt, das ist steht doch außer Frage, das macht doch jeder so. Ja, also, da müsste man ja blöd sein, wenn man glaubt, dass die Türken aus irgendeinem Grund niemanden hier sitzen haben, der für sie arbeitet. Ja, schon. Also. Der nächste Aufruf. Genau. Solidarisiert euch. Und dann war es hier, ihre Arbeit ist so unglaublich wichtig. Und sie ist in den letzten Jahren so krass gewachsen. Okay, die Arbeit, die Wichtigkeit oder die Frau? Ja, stimmt, das ist ein sehr merkwürdiger Satz. Die Arbeit ist gewachsen, aber... Jede Frau, die öffentlich seit Jahren für ihren antirassistischen, feministischen Aktivismus angefeindet wird, verdient Supporten. Ich glaube, das Anti ist irgendwie falsch in dem Satz. Ja. Filter also, kurz ausgemacht und geschaut. Das sagt doch schon wieder alles. Wenn sie es schon zugeben, ne? Wir supporten Julia, indem du twitterst, supportest du niemanden, du Nuss. Aber sie benutzt doch ein Hashtag. Alter, da muss sie zumindest schon mal ein öffentliches Gebäude in Julia-Schrammfarben anstrahlen, damit was passiert. Das lernen wir doch jeden Tag. Nur so wird was besser. Aber du weißt doch, wenn man unter dem Hashtag Team Julia den Hass der ganzen Trolle auf sich zieht, dann hat man sie schon unterstützt, weil man im kurzen Moment Definition nachlesen hilft. Ja, aber das definiert ja irgendwie auch jede Stelle anders, ne? Oder gar nicht. Oder gar nicht, genau. Oder sie drücken sich ständig drum rum, das hart zu definieren, weil es nämlich nicht möglich ist. Ich habe mir die letzten Tage einige Konversationen von dem Twitter-Account von nohatespeech.de mal angeguckt und so, und bei denen ist es auch so, dass sie es, also heute haben sie zugegeben, dass es halt in Deutschland keine gesetzliche Grundlage für Hate Speech gibt, aber deren Grundlage ist halt eben dann Rassismus und solche Geschichten. Also im Endeffekt, ich weiß gar nicht, was die da machen. Ich weiß wirklich nicht, wofür die nötig sind, ne? Aber und das wird dann mit 170.000 Euro im Jahr finanziert, unfassbar. Schöne Shakespeare-Quote. Sehr gut. Laser auf jeden Fall. Dir fehlt vieles, was Julia hat, die Kunst zu treuen und Leuten auf die Nerven zu gehen. Schon mal eins davon. Julia kann also super Leute trollen und denen auf die Nerven gehen. Das nehme ich da irgendwie mit. Ja, das nehme ich da auch nicht mit. Hate Speech. Oh Mann. Die Definition sicher, aber die Definition, es gibt keine Definition, das ist doch das, was wir die ganze Zeit sagen. Gebt uns eine Definition, dann können wir uns über die... Ja, bla bla bla, bezogene Menschenfeindlichkeit, tralala, check deine Privilegien, cis, Dingsbums, dies, das, jenes. Aber wir haben ja die Anita gar nicht wegen ihrem Geschlecht angegriffen. Von wem war das hier? Von mir. Ja, das ist halt wieder mal die Verbindung zwischen eher traditionellem Leben, sag ich jetzt mal, wie es bei uns war bisher, und diese Gender-Geschichten in den Schulen. Und hier geht es halt auch ja, darum, dass das halt die rechte Ecke wieder ist. Ne? Und dann hier auch die russische Ecke und so. Also es ist halt der übliche Blödsinn. Ich finde es halt schade, dass die FR so ein Mist schreibt. Ne? Also ja, oh, du steht nur emotional, muss alles passen. Ah, da kommt's her. Ah ja. Siehst du, ich wusste doch, dass ich es irgendwo gelesen habe. Ja, aber im Endeffekt, mein Kater nervt gerade wieder. Kater, lass das. Kater regelt. Ja, ist Kater es halt. Ist von der russischen Trollfabrik. Im Endeffekt ist es halt so, ja, wer Gender kritisiert, ist rechts. Das ist die Quintessenz von dem Ganzen. Ja, das versuchen die ja auch, das so zu vermischen, dass halt eben, ja, alles ist Sexismus, also alles ist Faschismus, wenn du halt die Frauen attackierst, bist du rechts, wenn du Migranten attackierst, bist du rechts, wenn du dir erlaubst, eine kritische Meinung dem Islam gegenüber zu haben, bist du rechts. Ja, oder der Genderforschung also, auch. Also das ist ja schon offen von Vertretern dieser Richtung gesagt worden, dass sie gerne auch antifeministische und anti-Gender-Propaganda irgendwie besser in den Griff kriegen würden. Naja, jedenfalls merkt man stark, dass es da so eine Vermischung geben soll. Ja. Ja, das ist auch von mir hier, was du eingeblendet hast. Unser Lieblings-Klobürsten-Frisurmann hat mal wieder was in den Spiegel ausgeschrieben, will ich es ja nicht nennen, eigentlich bei dem. Ja, da geht es darum, dass also praktisch die heutigen Millennials halt einfach zu fortschrittlich sind für den Rest der Menschen. Also es ist nicht so, dass sie uns auf den Sack gehen mit ihrem Kram und dass sie völlig überzogene ideologische Vorstellungen haben. Nein, wir sind es, die einfach nicht mehr Schritt halten können mit der wahnsinnig schnellen Entwicklung des neuen Menschen wahrscheinlich oder so. Ja, ist so ein typischer Lobo halt. Ausweis der eigenen Unfähigkeit, die sich rasch wandelnde Welt zu verstehen. Hallo, was? Ja. Ja, also ich muss auch sagen, nach diesem Vortrag von ihm bei der Republika dieses Jahr, habe ich auch gedacht, meine Güte, ey, jetzt geht's aber los. Es war ja mit Inbrunst vorgetragener Bullshit auf jeden Fall. Und dann, wenn er dann auch das Ganze noch an Pokémon Go und der spöttischen Betrachtung irgendwie festmacht, so nach dem Motto, wir wollen die einfach nicht verstehen, hahaha. Sorry, ich habe Pokémon schon verachtet. Da waren es noch lustige kleine Karten, die Kinder bei mir für viel Geld gekauft haben. Da gab es nur 151, ne? Naja. Und ich fand das noch nie besonders. Einfach das Spiel hat mich nie angemacht. Wenn, dann spiele ich lieber ein richtiges Japano-Rollenspiel als halt so ein komisches Japano-Rollenspiel wie Pokémon und fertig. Und dann unten der Satz, lass die Millennials in Ruhe. Ey, die haben genug Scherereien mit der Welt, die wir ihnen vorgesetzt haben. Als wenn das nicht jeder Generation so gehen würde. Ja, Arschlöcher. Weißt du, dieses Getue, als wären das die ersten Menschen, die irgendwie über was nachdenken. Woher haben wir denn den ganzen Fokus auf Ökologie und auf, wenn man noch früher hingeht, auf Arbeiterrechte und sowas. Das kommt alles immer von weiterdenkenden Menschen, aber das hat sich entwickelt. Und es hat niemand versucht, doch, haben Leute versucht, es ist aber schiefgegangen, das den Leuten überzustülpen. Ja, ich erinnere nur an diesen Spruch von Sascha Lobo, wo ich jetzt immer dran denken muss, wenn ich sein Gesicht sehe von so einem Podiumsdiskussion, die ich mal gesehen habe mit ihm, wo es auch um Journalismus ging, und er irgendwie gesagt hat, früher hing ich an der Like-Nadel. Und ich wusste genau, wie ich was schreiben muss, damit ich da möglichst viele Likes bekomme. Und das kommt mir immer in den Sinn. Ja, das Ding hier ist ja auch nur Fischen nach seiner eigenen Zielgruppe im Endeffekt. Das ist ja nicht von mir. Das war von Abel, glaube ich. Oh mein Gott. Das war aus einem Beitrag, der war islamkritisch, vom Dreisatz. Das waren wenige Worte, kurz, ich ruf's auf. Und sie war die Leiterin von einer Forschergruppe. Und ich finde einfach zum Teil die Titel und Forschungsgebiete recht interessant. Und aber der Beitrag vom Dreisatz, da verlinke ich in den Quellen drauf. Also, und sie macht damit, aber ohne sich den Beitrag anzugucken, macht ihr Gesicht wenig Sinn. Aber ein paar von denen, die hören sich nicht ganz so soziale Gerechtigkeitskriegermäßig an, sondern das sind auch ein paar dabei, wo man eher aufhört, also aufhorcht sozusagen, weil es ja dann doch irgendwo ein Stück weit Sinn macht. So. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein Anblick wert. Aber ich verlinke zu dem Videobeitrag von Dreiser. Ja, gibt es nachher in der Beschreibung. Ist ja auch ganz interessant. Also ich fand das, als ich es aufgeklappt habe, also erstmal, dass hier überhaupt der globale Islam irgendwie benannt wird und dass hier auch politischer Islam, islamischer Extremismus hieß, da hatte ich ja noch irgendwie Hoffnung. Aber wenn man hier sowas liest wie Transformation von Genderordnung, ja. Ja, obwohl das wahrscheinlich im Islam ja sogar eine Sache ist, wo ich mir noch was Normales, Vernünftiges drunter vorstellen könnte. Ne? Also ja. Jetzt speziell bezogen auf Kopftücher und Genitalverstümmelung. Naja, auf der anderen Seite würdest du dann nicht mit Gender zu diskutieren anfangen, weil dann lachen die dich erstmal aus, der Großteil der Muslime. Solltest du vielleicht doch lieber biologisch argumentieren, um da weiterzukommen. Aber hier Gender ist doch auch so eine Glaubenssache. Das ist ja eigentlich Humbug, die Genderforschung. Und wenn du dann auf die Muslime zutrittst und sagst, guck mal, glaubst du, es ist eine Religion, das Humbug, wir haben hier Gender, ist auch Humbug, vielleicht guckst du mal den anderen Humbug an. Vielleicht kann man damit ja schon ein bisschen was aufbrechen. So. Also, ja, also Staats- und Nationenbildung ist auf jeden Fall auch wichtig, weil halt viele Leute da auch einfach noch so ein Tribal-Denken haben, ne? Also nur in der eigenen in dem eigenen Stamm und nicht so in Nationalstaaten oder diesen Gebilden, die wir denn dann da teilweise übergestülpt haben. Was aber ja auch Antistaatlichkeit ist doch auch, wo ist das denn, ich weiß nicht, gibt's wirklich Antistaatlichkeit in der islamischen Welt? Ja, definitiv, ganz stark. Ja. Du meinst den Bürgerkrieg in Syrien oder so, oder was? Nee, also generell sich als Staat halt eben irgendwie, weil es halt alles über Stämme da läuft. Ach so, ne? Du meinst also, wie in Afghanistan, dass das so zersplittert? Nicht in jedem Land, aber halt in mehreren Ländern. Mhm. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass das hier halbwegs vernünftiges Thema wäre. Ja, ich muss bei Antistaatlichkeit immer gleich an Frauen mit ungewaschenen Haaren denken, das ist, glaube ich. Ja, okay. Ach, glaubst du, das ist sowas Linkes, oder? Das wäre ja auch von Ewe, ein deutscher Flashmob an der Costa Brava in dem Fiesco. Ja, das ist eigentlich eine recht knackige Story. Also, ja. Da waren halt Jugendliche und haben Flashmob gemacht und die Leute dachten, es wäre ein Terroranschlag. Und keine Ahnung. Also. Die sind irgendwie durch das Dorf gerannt und hatten Selfie-Sticks in der Hand und das haben die Leute irgendwie für Waffen gehalten oder so. Ja. Ja, haben sie dabei Allahu Akbar gerufen oder warum? Nee, aber irgendwie hat sich wohl eine Panik gebildet. Also wenn du, da gab es dann auch Fotos, die Leute haben alles stehen und liegen gelassen. Ne? Die angegessenen Teller, die Taschen, alles, die sind einfach gerannt. Ich denke, da hat sich das einfach irgendwie wie so eine Welle, weißt du? Wenn alle anfangen zu rennen, und bei den Nachrichten der letzten Wochen, dann rennst du halt lieber mal mit. Könnte ja dein letztes Mal sein, dass du läufst. Ja. Aber da kann man mal sehen, wie leicht es mittlerweile schon zu so einer Panik kommen kann. Ne? Mhm. Wie sensibilisiert die Leute dafür mittlerweile sind. Ja, deswegen fand ich den Artikel interessant, wie du sozusagen siehst, was der Terror mit der Öffentlichkeit macht. Ne? Ja. Aha. Was war das hier? Da hat The Strong Believer, oder wie die heißen, die haben ein Schwimmbad aufgemacht, wo nur Männer sein dürfen und das hat einen muslimischen Hintergrund und ich bin mir sicher, dass Leute, die schon so schwarz und weiß in ihrer Religion denken, dass sie keine Frauen beim Baden sehen wollen, dass das auf jeden Fall kein Cesspool für Radikalisierung ist, kann ich mir gar nicht vorstellen und da haben sie halt Privatclub gemacht. Ich meine, auf der einen Seite, wenn es einen Privatclub für Frauen gibt, Fitnessstudio oder so, da schert sich auch niemand drum, aber irgendwie sagt man ja hier und da ganz gern mal, dass es eine schleichende Islamisierung gibt und so ein Männer-only-Schwimmbad würde ich dann vielleicht doch irgendwie in die Richtung verorten. Und selbst wenn es jetzt nicht an vielen Stellen auftritt, dass du dann sozusagen getrennt schwimmen gehst, ist einfach der Fakt da, dass wenn du den Islam so ernst nimmst, dass du diese Segregation haben möchtest, dass du dort auf jeden Fall andere Leute finden wirst, die entweder salafistisch sind oder extrem konservativ oder ein bisschen konservativ. Auf jeden Fall kann es halt dort auch so eine Echokammer sein. Wenn ja, auf jeden Fall heißt das hier so Strong Believer. Ja. In grün geschrieben. Ich meine, ich, keine Ahnung, ich will ja Muslime auch nicht generalverdächtigen oder so, aber wenn du anguckst, an wie vielen Stellen sich da irgendwie extreme Gruppen bilden, das ist halt auch ganz gut, wenn man sozusagen das ist die ja Gesellschaft. Auch noch, ne, das ist ja dieses Dorf, wo der Tommy Robertson genau. Herkommt. Ja, genau. Man darf halt auch nicht das Signal unterschätzen. Ne? Ich finde es ziemlich falsch, einfach weiter Parallelgesellschaften zu zementieren. Also ich fände jetzt ein Schwimmbad, was nur für Leute von der AA-Stiftung ist oder nur für AfDler, fände ich auch höchst suspekt. Also, keine Ahnung. So, also. Ja, wenn die das in eigenen Räumlichkeiten bauen und selber bezahlen, können sie ja machen. Ja, das hier ist so was Kleines nur von mir. Da geht es um den Hashtag What Makes You German. Das ist von der Deutschen Welle gewesen. Die machen so, Follow the Hashtag heißt das und dann wird da halt geguckt, was ist denn in einem Hashtag passiert und es werden halt Tweets gezeigt. Hier fängt es irgendwann an. Geh mal an den Anfang von den Tweets hier am besten. Also da werden dann so ein paar Beispiele gezeigt und was mich halt einfach gewundert hat, ich habe dann einfach mal ein bisschen recherchiert, also es wird hier dieser Chris gezeigt und noch ein anderer relativ, sage ich jetzt mal, unverfänglicher Tweet, aber dann kommt hier der Marcel Hildmann. Der Marcel Hildmann arbeitet als Redakteur bei Das Ding, das ist ein Radioformat vom Südwestrundfunk. Und wenn wir weitergehen, glaube ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit den Sprüngen ist, kommt halt auch noch ein Tweet von Das Ding. Und dann kommt noch ein Tweet hier von Tim und ein Tweet von Laser Uschi. Also im Endeffekt wird dem Zuschauer hier suggeriert, es wird eine Auswahl aus Tweets getroffen. Und das andere sind halt Interviews außenrum zu dem Thema. Aber sowohl halt, also der Herr Hildmann arbeitet für die Medien. Das Ding ist sowieso ein Medien-Account und die Frau Banaschuk darf auch noch was dazu sagen. Und das wird dann mit Steuergeldern als Deutsche Welle als ich glaube, das ist irgendwie weg. Also war das mal, hier. Also welchen Zweck hatte denn der Hashtag jetzt eigentlich? Also war das irgendwie Ding ein Vehikel, um der Meinung zu pushen oder? Das ist ja abgefahren. Die haben das entfernt oder was? Also wenn das nur in der Mitte dieses war, dann ist es hier irgendwie nicht drin. Das wäre ja krass. Das wäre ja krass. Guck, dieser Hildemann. Kann echt sein, dass der. Dieser Tim. Aber ich habe das ja auch nicht getwittert oder irgendwas. Ist Ihnen selber aufgefallen, dass das Blödsinn ist? Jetzt Schluss. Ich muss mir das gerade nochmal aufrufen, noch selber. Das ist ja abgefahren. Weil, also ich meine... I think Germans sometimes have to understand that not everyone will act like a German. Ja, das sollten sie mal zum Beispiel den Japanern erzählen. Ne? Die würden sie doch auslachen. Ich sag das mal in Saudi-Arabien. Ja. Die müssen einfach ein bisschen cooler werden da in Saudi-Arabien, wenn ich mein Bier trinken will. Ja, oder wenn ich das fliegende Spaghetti-Monster anbeten. Ah, nee, hier, das ist bei 42 Sekunden. Ach, ganz zu Anfang schon, ne? Also, wie gesagt, es ist auch nichts Großes, oder ich würde das jetzt auch nicht aufblasen wollen, aber ich finde es halt interessant, immer mal wieder in diese Maschine reinzugucken. Und wenn du dann siehst, dass schon bei so einem unschuldigen Format irgendwie vorsortiert wird, damit ja, keine Ahnung, wozu wirklich. Ne? Ja, das ist das Ding, bei dem der Herr Hildmann wiederum als Redakteur arbeitet. Ja. Ich finde es unehrlich einfach und sowas nervt mich halt. Ja. So Unehrlichkeiten in den Medien, komisch, hat irgendwas mit Ethics in Journalism zu tun oder so. Wie gesagt, ist kein großes Ding, aber ich finde es peinlich eigentlich. Ja, das zeigt eigentlich ganz gut, wie, also was wir einfach schon länger thematisieren, dass halt einfach sich gegenseitig der Rücken gekraut wird, geschillt wird und mal, ich weiß nicht, das ist wie wenn die, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich war es, glaube ich, die Julia Stramm, die in irgendeiner Talkshow meinte, ja, mittlerweile ist ja auch der Name Witzorek irgendwo ein deutscher Name, früher war das mal nicht so, also einfach dieses elendige Geschille der eigenen Clique. Also, nee, ich glaube, das war diese Emine Aslan. Ja, doch, der, das war die Emine, ja. Oh Gott, dass ich so eine Scheiße schon weiß, einfach so aus dem SFF. Ja. Aus dem SS wollte er sagen, ich habe es genau gehört. Genau, ich weiß, was aus dem SS. Ich habe halt auch schon gesagt, ich mache mir langsam über die Verschlagwortung meiner seit August erhobenen Daten, sag ich jetzt mal vorsichtig. Genau, das ist ganz einfach, der Stream wurde immer linker in letzter Zeit und jetzt pendelt es sich wieder ein, jetzt geht es wieder zurück. Ja, das wurde nicht importiert, das war schon immer da. Richtig. Ja, den hier hatten wir ja schon. Ja, das ist auch eher so Satire. Die Stadt Nürnberg hat einen Männerbeauftragten eingestellt. Ja, aber es ist auch nur befristet bis Ende des Jahres und also. Ja, das ist bis dahin lassen sich Selbstmordraten auch lösen. Also von daher. Ich denke auch. Höhere Selbstmordraten, höhere Opfer. Aber im Endeffekt ja, ist ganz nett, was er sagt. Also es ist sicher gut, dass Männer so eine Anlaufstelle haben. Aber ob das halt, klar, die geben ja alle nur befristete Verträge raus, ob das, wenn sich da was entwickelt, wo Männer wirklich was von haben, bin ich da natürlich absolut dafür, aber ja. Nicht nur in Nürnberg und nicht nur befristet, sondern wenn, dann müsste da auch eine Struktur aufgebaut werden, ne, damit ja, genauso Männern, ja genau, dass Männern genauso geholfen werden kann in Notsituationen wie Frauen, weil das halt genauso Menschen sind, auch wenn das wieder Hate Speeches. Naja, vor allem immer noch hier da der Frauenbeauftragten untergeordnet, ja. Oder dem Büro. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass es mal jemand wenigstens versucht. Ja, schon. Ja, das war es aber auch schon dazu eigentlich. Ja, das aber ist echt nur da war jetzt irgendwie Weißenstein. Ja. Da war jetzt irgendwie Weiß zu Gast bei der Taz. Und das ist wohl auch irgendwie hier die Nachfolgerin von. Wie hieß sie nochmal? Die Freundin von Frau Witzorek. Wie heißt die denn? Laumann? Lachmann? Laumann? Irgend sowas. Nee, aber was mit L, ja. Oh, ist auch egal. Qualitätscontent. Super Vorbereitung. Ja, wir wissen, wen ich meine. Diese, die ehemalige, oder, nee, ach, BuzzFeed war die ja, nicht Weiß. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, das ist schon alles so ein kleiner Klicker, also habe ich Quatsch erzählt, nicht die Nachfolgerin von der, aber die ich meinte, war die Chefin, Ex-Chefin von BuzzFeed Deutschland und das ist jetzt hier die Chefin von Weiß Germany. Und, ja, halt eben, und Frau Gottschalk hier, Missy Magazin, jetzt als Chefredakteurin, sagt er. Die Frau Lohaus meintest du. Und die Einblicke. Nee, Frau Lohaus ist ja auch von Missy. Nee, die ist von Weiß. Die hat doch bei. Oder die hat zumindest mit der Witzorek bei Weiß den Artikel damals. Ja, so ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, so also das. Culture geschrieben. Die sind auf jeden Fall dicke Kumpels alle miteinander, ja. Das ist auf jeden Fall klar. Ja, das fand ich noch ganz nett hier. Die Welt hat Herrn Fischer entdeckt. Und schreibt hier so ein bisschen, das Foto ist so ein bisschen komisch. Sieht so ein bisschen. So ein bisschen zuhältermäßig aus, wie er sein goldenes iPhone in der Hand hat. Aber er scheint weit zu gehen, macht den manchmal sympathisch. Ja, nicht nur das, also hier Mr. Fischer ist doch ja, der King. Based Judge. Genau, und ja, sie schreiben halt eben über seine Kolumne und mit wem er sich da so alles anlegt und dass das ja ganz interessant ist und so. Und fand ich auf jeden Fall ganz, ganz lesenswert, mal aus einer ja, Zeitung, die jetzt irgendwie mit kein Geld verdient. Eine ganz gute Zusammenfassung, so für die Leute, die. Also wenn jetzt irgendjemand mich fragen würde, wer ist dieser Fischer eigentlich, würde ich ihm halt mal diesen Artikel hier schreiben, weil es ist eine ganz gute Zusammenfassung. Aber eine TV-Show mit dem Fischer zur Debattenkultur würde ich gucken. Würde ich auch gucken, ja. Aber das ist jetzt hier nur so quasi Überlegung sozusagen. Also Vielleicht die haben schließt er wahrscheinlich auch dort nicht auch im aus, mal Fernsehen auch an einem gewesen. YouTube-Hangout teilzunehmen. Das Ich wäre kann auch schon echt mal mal was, ja. fragen. Ja, so ganz nett mal. Und dieses ist ja auch ganz frisch. Da saß er jetzt am Montag beim Frühstücksfernsehen von Sat.1 das komplette Interview geben mit den beschuldigten Herren, wo Frau Lofink meinte, er hätte sie vergewaltigt. Und hier haben schon Leute das Interview gesehen und sagen halt eben, dass die da jetzt auch quasi, ja, die meinen ja von wegen, würden die verklagen, aber die meinen wahrscheinlich irgendwie anzeigen oder so, weiß ich nicht. Ja, also das ist da, oder vielleicht zivilrechtlich oder so, irgendwelche Sachen. Weil die Lofink ja quasi das jetzt so hinstellt, als wäre das ja klar. Und diese ganzen Anschuldigungen, die ja mit dem ursprünglichen Prozess nichts zu tun hatten, von wegen K.O.-Tropfen und Vergewaltigungen und so weiter, wo ja ursprünglich keine Rede von war. Ja, komm, als C-Promi ist es auch schwer, irgendwie in den Medien zu bleiben. Und dann tut man halt auch einfach Lügen in die Welt setzen und Ja, dumme und diesen Kacke kurzen Ausschnitt erzählen. auf jeden Fall, den sie davon jetzt schon gezeigt hatten, von dem Interview, da sagt der Typ irgendwie so, ich finde es ja gut, was sie mit dem Strafrecht erreicht hat. Nee, er sagt, ich finde das gut, was sie mit dem Sexualrecht erreicht hat. Also so hoch ist der Okay. Horizont von dem Typ auch. Ja. Den Sexualrecht. Also, ach du meine Güte. Ich will es eigentlich gar nicht wissen, was er dann erzählt. Ich will es gar nicht. Ich würde gerne, dass hier einfach ohne großes Tamtam eine juristische Ermittlung zu Ende gebracht und ein Urteil gesprochen wird. Dieses ganze Geiern ist doch echt. Ah. Das fand ich hier noch ganz lustig, weil es ist ja jetzt Olympia und die haben sich halt ihren komischen Hashtag irgendwie schützen lassen, dass irgendwelche Firmen oder so, die den benutzen, die kriegen dann auf den Deckel. Das ätzende Und IOC. sie Und haben jetzt den Papst ja, angepisst. genau, jetzt hat der Papst hier geschrieben: Good luck to the athletes at Rio 2016. May you always be messengers of goodwill and true sporting spirit. Und dann heißt es hier von wegen Rio de Janeiro hier: Please refrain from using Rio protected terms. Also Global Brand Violation of official Olympic Guidelines. Das ist Wie sagt furchtbar. man so schön, sagt aber bitte nicht heiliger als der Papst, oder? Nicht päpstlicher als der Papst, ja. Ja. Aber der Ach, genau so war hat das. ja auch was Gutes gesagt. Das hat uns die Woche ja auch gebracht. Er hat auf einer Konferenz mit polnischen Bischöfen gesagt, dass er gar nichts von der Gender-Ideologie hält und dass das eine Art Invasion des Geistes ist. Fand ich wieder sympathisch. Ich meine nicht, dass ich dafür in den Verein zurückgehe, aber er macht schon mal die richtigen Schritte. Ja, aber er hat ja auch irgendwie gemeint, wenn einer, wie war dieser Spruch, wenn einer meine Mutter beleidigt, dann hat er auch zu erwarten, dass ich ihm einen Haken gebe zum Thema Dass ich hier. den Mann nicht vollständig unterstütze, ist völlig klar. Ich finde nur, dass er da mit dem Genderspruch recht hatte und good luck to the athletes at Rio tut mir jetzt nicht weh. Also ich persönlich glaube, dass der Papst Atheist ist. Das Ja, mag das mir haben mehrere Leute jemand. gemeint. Das war auch eine der ersten Sachen, die er irgendwie erzählt hat, dass Atheisten auch in den Himmel kommen. Das haben ja sofort Leute darunter irgendwie relativiert, nach dem Motto, nee, nee, so meinte er das natürlich gar nicht. Ich glaube ja, dass er die Also, Reinkarnation von Stan Laurel ist. Guck dir den Mann noch mal ins Gesicht. Vor allem, wenn er so lacht wie auf dem Foto, finde ich. Volle Kanne Stan Laurel. Oder kennen den die Kinder heute gar nicht mehr? doch, doch, die kennen die Kinder. Musste sagen, dick und doof. Ah, stimmt. Doof. Sieht aus wie doof. Er sieht aus wie doof. Ja, manchmal Ach, redet er auch wie das Ding doof. hier. Ach, wollten wir darüber reden? Ja, ganz kurz nochmal. Also, ja. Weiß auch nicht. Hat Kraut darüber, als er vorhin hier war, schon gesprochen? Nee, Nee. haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Ja, was soll man dazu groß sagen? Arschlöcher haben irgendwie, ja, die Kraut ja, also, ich mein... zumindest sein Bild verteilt und das ist kann natürlich, also seine Adresse und sein Name sind, glaube ich, jetzt noch nicht draußen, also irgendwas von positiv. Ich wollte hier nochmal eben einblenden, sozusagen, wer sich damit jetzt brüstet und meint irgendwie, ich hoffe, er landet in einem Eisevideo. Ja. Arschlöcher hat es schon ganz gut zusammengefasst. Ja, genau. Also das Einzige, was man eventuell dazu sagen könnte, ist halt eben, Kraut hat dazu ja auch so ein Video gemacht mit seinem, ich glaube, es hat eben den Titel, jeder hat das Recht auf Anonymität. Ich beschäftige mich viel mit dem Aktivismus für Meinungsfreiheit und finde auch, dass Anonymität ein wesentlicher Bestandteil ist, der dabei hilft, die Meinungsfreiheit zu bewahren. Und durch so ein Docs die Leute einzuschüchtern, ist einfach mal das Hinterletzte. Und ich hoffe wirklich, dass die Menschen, die das gemacht haben, vielleicht auch mal, ja, wie soll ich sagen, zur Besinnung kommen, wahrscheinlich ja eher weniger, sonst hätten sie es nicht getan. Aber dass sie Karma in den Arsch beißt, sagen wir es mal so. Ja. Und dann habe ich hier noch was Furchtbares, und zwar diesen Presseclub hier von Phoenix. Wo es um das Thema Türkei ging, liest man ja schon Spaltungen und Säuberungen, wie Konflikte in der Türkei zu uns kommen, Presseclub vom 31.07. Und dieser Herr hier ist also der quasi derjenige, der in dieser Veranstaltung sozusagen die Rolle des Erdogan-Verstehers übernehmen durfte, was er auch sehr gut gemacht hat, sagen wir es mal so, je nachdem, wie man das definieren will. Und so der schlimmste Spruch, der von ihm gekommen ist, war irgendwie, ja, die Türken, die gehen jetzt alle auf die Straße für Erdogan, und dann hat er irgendwie gesagt, so sieht wahre Liebe aus oder sowas in der Art. Und ja, also da gefriert einem auf jeden Fall richtig das Blut, wenn man sich den Typen so anhört. Der Presseclub, der hat auch, also ich habe mir das zu was zum Black Lives Matter Protest angeschaut, der Presseclub. Das ist schon eigentlich schon wieder fast ein easy Target, wenn man den auseinanderpflücken will. Der Presseclub kann ich empfehlen, wenn ihr sozusagen euch wenn ihr Hate-Fans sein wollt, wie dumm Menschen sein können, ist der Presseclub ganz gut. Also. Ja, also ein Deutschland-Presseclub, ich meine, was soll man dazu noch sagen? Da saß auch eine Dame von der Taz dabei, und also die Taz ist für mich nur noch das tägliche Missy-Magazin. Da erwarte ich eigentlich überhaupt nichts mehr zu lesen, das irgendwie sinnig ist und richtig ist. Ja, das war das Material. Feierabend. Ja, wird ja auch schon spät. Schon fast nach 8. Wir sind 9 ins Bett. Ja, ich hatte noch einen Artikel, den du nicht in deiner Liste hast, hier von den Piraten. Der war eigentlich, aber das war Amadeo Antonio auch, also das Thema hatten wir ja schon öfter. Da fand ich nur ganz interessant, dass er sagt, dass halt die Piraten, die mal, das ist von einem Thomas Ney, der wohl Mitglied, ich kann es ja mal einblenden, gerade noch kurz. Wenn das, ach, das funktioniert hier so scheiße. Kannst du es einblenden, Chris? Ja, musst mir nur sagen, welches. Das ist vor 22 Stunden der drittletzte im Ding. Okay, ja. Alles klar. Also der. Er sieht es halt aus Piratensicht, deswegen fand ich den Artikel erwähnenswert, und er sagt vor allem im letzten Absatz, dass halt die Piraten da irgendwie das Ziel verloren haben, ja? Dass sie mal so eine Kraft waren, die eigentlich dafür stand, dass halt sowas nicht passiert, dass Meinungsfreiheit eins der wichtig, das war ja eigentlich das wichtige Gut, dass sich die Piraten auf die Fahnen geschrieben haben, und dass sie jetzt halt im Zeitalter der Political Correctness halt da vor sich hin lavieren, im Endeffekt, weil eigentlich müssten sie ja auf der Gegnerseite von AA-Stiftungen und diesem ganzen Blödsinn stehen, aber sie können sich nicht überwinden, praktisch den Block der Anständigen zu verlassen, um halt das wichtigste Gut eigentlich, das sie in ihrem Parteibuch stehen haben, nämlich die Meinungsfreiheit zu schützen. Und das kreidet der Pirat seiner eigenen Partei an und das fand ich ziemlich erwähnenswert einfach. Das, ist er noch Pirat? Also da, so nach dem, was ich da gelesen habe, schon, ja. Okay. Also so habe ich es verstanden. Zumindest, dass er Pirat ist und seiner eigenen Partei praktisch die Leviten liest. Aber warte, ich kann noch mal reinschauen. Ups, da ist es. Ja, hier sind definitiv auch ein paar Leute dabei, die wir auch kennen. Also so von Twitter. Und er sagt halt auch, der fragt halt auch, ob das verfassungsfeindlich ist. Also er stellt schon auch die richtigen Fragen. Und ist auch ein sehr gut recherchierter Artikel, den man jemandem geben kann, der sagt, diese ganze Kahane-Sache, was soll das eigentlich? Finde ich. Also wenn man ihn liest, der ist hier und da schon mal relativ klar positioniert gegen diese Geschichte, aber er erzählt halt die Fakten auf. Ne? Von Winter über die Finanzierung und Schramm. Das war auch geil hier, das hatte ich auch gesehen, diesen Spruch von wegen, fragen Sie doch mal bei Ihrem NPD-Ortsverband an, die genaue Auskunft über Einnahmen und Angaben machen. Ja, das ist auch hart, oder? Das ist eine Unverschämtheit. Aber das hat heute jemand schön gekontert, das habe ich vorhin retweetet, so nach dem Motto, ich habe jetzt bei der NPD gefragt, die wussten auch nichts über eure Finanzen. Und jetzt? ja, sehr gut. Also ich fand ja auch diese andere Tweet-Chain, die ich euch gezeigt habe, ganz interessant, wo dann versucht wurde, sich wieder rauszureden, indem es dann hieß, oder indem behauptet wurde, ja, das war einer unserer Ehrenamtlichen. Das hätte ich vorhin eigentlich auch nochmal sagen wollen zu, ich glaube, irgendjemand hatte gefragt, ja, wer steckt denn hinter NoHateSpeech.de oder wer macht da mit und so weiter. Und anscheinend haben die auch Ehrenamtliche, die sich um den Twitter-Account kümmern. Kann man sich ja ungefähr vorstellen, welche Art von Leuten das gerne freiwillig machen. Ja? Mhm. Und dem Spruch mit diesem NPD nachzuurteilen, naja, also da sieht man ja, wie das Mindset von den Leuten ist. Ne? Also alle sind gleich Nazis. Da fragt einer nach, wie wir uns finanzieren, buh, Nazi. Im Prinzip ist ja jedes Mitglied von diesem Verein so ziemlich ehrenamtlich. Also vielleicht mal abgesehen von irgendwie einer Bürokraft oder so, die da die Akten sortiert oder so. Sind ja alle da nicht angestellt, sondern halt eben Mitglieder. Ja, gut, aber die 170.000 Euro an die NDM, das geht sicher auch in Vollzeitstellen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass sie das alles irgendwie anders raushauen. Irgendwann muss zum Beispiel hier die Konstantinu, wie heißt sie, keine Ahnung. Ja, ihren komischen Vorstand bezahlen die bestimmt was, ja. Aber dass sie sich da nicht hinsetzen und twittern, ist mir auch klar. Ja, aber die hat doch da gesessen. Also die hat doch auch mit KVE, das war die Vorsitzende. Okay. Die hat mit KVE sogar ihre Tweets signiert, nee, beziehungsweise... Die Vorsitzende hat, heißt doch irgendwie ein Nullikum irgendwie was. Echt? Warte. Ja. Was ist denn? Aber die war auch ein hohes Tier, auf jeden Fall. Oh. Hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, die Frau. Naja, in Deutschland. Kannst du auch die Einwendung für mich machen? Ach so, weil sie Dings Radio macht oder gemacht hat. Was war denn ihre Aufgabe? Geschäftsführerin. Ha, guck, die ist auf jeden Fall bezahlt im Normalfall. Ja, kann sein. Ja. Also, in dem Fall würde ich schon denken. Geschäftsführerin glaube ich nicht dran. Weil nicht bei so viel Kohle, die da rumfließt. Das kannst du dir gar nicht leisten. Das ist schon mal klar. There's no business like hate speech business. Aber du kannst ja auch zum Beispiel, die machen ja auch jährlich eine Konferenz, wo sie sich treffen und so. Du kannst die Kohle schon ausgeben, aber ein paar Leute durchfüttern ist sicher gut. Ja, denke ich auch. Aber das heißt halt nicht, dass, also Ehrenamt, ich will ja damit nur sagen, Ehrenamt ist halt relativ bei so einer Gruppe. Also es ist halt ein Verein, also die meisten, die da sind, sind Ehrenamt. Und auch wenn die sich irgendwie das Geld auszahlen, das kannst du auch teilweise irgendwie verwursteln und sagen, so ja, es ist eine Aufwandsentschädigung. Ich hab früher auch in einem Verein mitgemacht, in dem es, da gab es ein Lokal, da gab es Konzerte und so. Und wenn du da an der Theke gearbeitet hast, hast du auch eine Aufwandsentschädigung bekommen, klar. Hm. Also das kannst du schon relativ einfach machen. Ne? Und du musst halt keine Abgaben zahlen, nichts für so eine Aufwandsentschädigung als Verein. Das heißt, du kannst dir da schon relativ günstig Leute ranziehen, aber denen auch was in die Tasche stecken. Naja, also ich krieg 60 Euro im Jahr. Inwiefern ich mich da jetzt bereichere, ist jetzt mal, naja, muss man nicht diskutieren, oder? Nee, du hast auch nicht wirklich, also wenn du in der Kneipe gearbeitet hättest die gleiche Zeit, hättest du wahrscheinlich das Doppelte verdient oder das Dreifache. Aber du hast wenigstens halt dafür, dass du dann, das ist ja auch harte Arbeit gewesen, du musst da Kisten schleppen, wenn 200 Mann in dem Laden sind, da bist du am Rotieren. Ja. Ich mache halt so Sachen umsonst, wo normalerweise viel Geld für bezahlt wird. Ne? Karate? Ja, genau. Halt eben die Betreuung der Website und so. Ja gut, aber ich finde es gut. Also so haben wir Vereine ja auch mal funktioniert, bevor sie NGOs hießen und man ihnen irgendwie Geld in den Arsch blasen musste. Da waren Leute, die fanden sowas so klasse, dass sie sich zusammengetan haben und es ein bisschen professionalisiert haben. Ja. Ich würde es auch komplett entgeltlich machen. Darum geht es ja schließlich beim Ehrenamt. Ja, natürlich. Also eigentlich, das ist auch so ein bisschen, das war wie, als in Hessen haben sie ja diesen zusätzlichen Polizeidienst irgendwann, freiwilliger Polizeidienst, glaube ich, hießen die Jungs. Aha. Den haben sie irgendwann wieder abgeschafft, jetzt steht er wohl vor dem Comeback. Das waren Leute, die konnten sich beim melden und haben dann, sind dann Patrouille gegangen, haben Hemdchen gekriegt in Blau und durften aber nichts. Ne? Die waren rein nur zur Beobachtung da und konnten dann die Polizei rufen, wenn irgendwas war. Ne? Und Präsenz zeigen. Und dann kam halt raus, na, die kriegen 7 Euro irgendwas, die Stunde Aufwandsentschädigung. Da war ein bisschen Rabatt. Fast wie Arbeit schon so. Ja, vor allem auch, wenn du dir überlegst, wer meldet sich denn als Hilfspolizist. Da kriege ich auch gleich wieder, da läuft mir die Kahane in den Rücken runter. Ja, ja klar, sicher. Ich habe es ja auch gesehen jetzt hier, wo sie ist mit Leute, die gerne mal spazieren gehen, um halt die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und so. Ja, diese Bürger wären, die sich da teilweise irgendwelche Pegida-Leuten zusammensetzen, dachte ich mir auch so. Das sind doch immer, dass so Leute, so entstehen halt Organisationen, die später zu viel Macht haben. Da muss man ganz vorsichtig sein, weil das bringt gar nichts. Selbsternannte Leute, die sich freiwillig melden, um andere einzuschränken, bloß die Finger von lassen. Ja. Also so sehe ich das zumindest. Also ich habe jetzt nichts gegen Bürgerwehren oder so, also halt, dass man gegenseitig auf sich aufpasst, aber die Zusammensetzung der Leute war mir ein bisschen suspekt so. Eben, wenn die dann alle mit einem Pitbull kommen oder so, dann habe ich auch schon keinen Bock mehr. Hashtag not all Pitbulls. Ja, ich weiß, dass es gute Pitbulls gibt, aber ich kenne halt auch ich wohne in einem recht einfachen Viertel, sage ich das mal, und hier laufen halt auch so Leute rum, wo du halt denkst, schade Pitbull, da hättest du dir, mit einem guten Herrchen wäre sicher was aus dir geworden, aber mit dem Typen, der Ische, vergiss es. Pitbull sind sehr soziale Tiere, deswegen sind ja so beeinflussbar, ne? Aber auch du siehst, hier läuft regelmäßig eine Tante, hat ihren Kinderwagen und der Hund läuft hinterher. So an so einer langen 3, 4, 5 Meter Leine, keine Ahnung. Ja, und dann noch das Handy in der Hand und irgendwas machen. Und ich denke mir, weißt du, der reist einmal und der ist einfach weg, weil sie überhaupt keine Kraft in der Hand hat, weil sie dabei noch 3 andere Sachen macht. Ja, aber vielleicht ist er ja so lieb, dass er nicht reist. Sieht eigentlich, ja. Aber ja, da bin ich inzwischen vorbelastet. Wenn ich White Trash mit Hunden sehe, dann bin ich immer sehr vorsichtig. Geile Formulierung, Mann. Ja, aber ist Rassismus. Doch so. Tut mir leid. Rassismus. Nee, es gibt so eine Sorte Leute auch, da will ich aber auch weder, dass sie ein Kind noch ein Hund noch sonst irgendwas eigentlich haben. Und da bin ich dann wieder böse stalinistisch unterwegs. Da höre ich dann wieder auf. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. IQ-bezogene Menschenfeindlichkeit. Hashtag not all Stalinists. Ableismus. Ja, gut, ich meine. Wenn ich jetzt bedenke, so, ne, was ich mir da teilweise für Wissen drauf schaffen musste, um irgendwie Führerschein zu machen und so. Und um ein Kind zu kriegen, brauchst du nur Geschlechtsteile, weißt du? Hm. Naja. Ja, ich aber wie willst du das prüfen und wie willst du das regulieren? Das ist dann wieder Menschenrechtsfrage und da kannst du eigentlich kaum ran halt. Also ich meine, China hat das versucht und das hat auch nur Probleme gebracht im Endeffekt. Mit dem Männerüberschuss, oder? Abel, sehe ich das richtig? Da gibt es ja diesen Männerüberschuss in China, ne? Ja. Dadurch, dass die eher halt weibliche abgetrieben haben, weil sie einen Sohn haben wollten. Während der Ein-Kind-Politik. Also es war auch so, dass wenn du, also es wurde nach einer Weile, als das erste Mal gelockert worden ist, war es so, dass wenn das erste Kind ein Mädchen war, dass du danach noch einen Jungen bekommen durftest, weil halt in China sozusagen dann nur der Mann der Name noch mitträgt und wenn die Tochter verheiratet wird, dass sie dann eigentlich die Familie verlässt. Also das ist halt so in der auf den ländlicheren Regionen ist es halt eher noch so, dass du dann halt auch wirklich nicht mehr zur Familie gehörst. Ja, das Problem ist aber halt auch, dass Xi da einfach einen Arsch voll Menschen hat und dass dementsprechend so ein Ungleichgewicht gleich zu einer riesigen Streuung führt und dass jetzt halt viele, gerade auch von den Armen, sich keine Frau mehr leisten können, im wahrsten Sinne des Wortes, weil keine mehr auf dem Markt ist. Ja? Wenn man das so bitter kommentieren will. Es gibt eine Region, wo halt gerade wirklich sehr arme Menschen sind und da gibt es das Phänomen, dass zwei arme Menschen sozusagen sich eine Frau teilen. Also zwei arme Männer tun sich eine Frau teilen, weil sie alleine sozusagen die Kinder nicht versorgen können. Also ja, das ist halt, es gibt so viele Sachen, die gegen Eugenik sprechen, dass die positiven Seiten einfach zu klein wirken würden. Aber ja, ey. Ja, aber man muss doch so Konzepte offen diskutieren können. Also, ja. Sag mal, wo hast du dich eigentlich radikalisiert die letzten zwei Wochen? Nee, also ich sehe es einfach so, man muss über Sachen sprechen können. Ich habe ja eben klar gemacht, dass ich das nicht für praktikabel halte. Hm? Ja, noch nicht. Nee, ich will auch einen neuen Mentor schaffen, das ist ja das Ding. Also ich glaube dran, dass der Mensch sich selber entwickelt. Naja, ein Kindpolitik ist ja auch klar ein Stück weit Eugenik. Also. Ja, also wo fängt das denn an? Ist es nicht schon Eugenik, wenn wir hingehen und behinderte Föten länger abtreiben können als Nichtbehinderte und solche Sachen? Ja. Das ist definitiv Eugenik. Ja. Also da greift der Mensch ja auch schon ein. Und Eugenik bedeutet ja nicht nur, dass ich irgendwie irgendwem was verbiete, sondern nur, dass eine künstlicher Eingriff im Endeffekt in die natürliche Entwicklungskette gemacht wird. Ja gut, aber ich sag mal, das Ding ist irgendwie auch bei der Eugenik, ich glaube, viele Leute verwechseln halt die Verantwortung, die ein behindertes Kind mit sich bringt und das halt eben es Menschen gibt, die können mit dieser Verantwortung nicht leben oder mit der finanziellen Belastung, die verwechseln das mit den Menschen, die gerne eine Herrenrasse heranzüchten möchten und deswegen die Behinderten abtreiben, weißt du? Ja, also dabei ist es wie in allen von diesen polarisierten Diskussionen, dass du halt auf der einen Seite stehen die und sagen, die Flüchtlinge wollen uns alle umbringen und auf der anderen Seite stehen die sagen, nee, die sollen alle herkommen. Das ja, ist wie immer haben die Polarisation. Die du für zu dumm hältst, ein Kind oder einen Hund zu haben. Ja. Ja. Kann ich auch ankommen. Aber das ist doch nur, ich tue nichts dafür, dass dieser Zustand eintritt. Sondern es ist meine private Meinung, dass manche Leute vielleicht besser einen Führerschein bräuchten für ein Kind. Ich würde da nicht jetzt sagen, ab morgen muss das gewissen Leuten verboten sein. Oder es müssen Schritte geleistet werden. Sondern ich sage einfach, die Welt wäre vielleicht besser dran, wenn man da besser aufpassen würde, wer die Kinder kriegt. Also Idiocracy im Endeffekt. Also man kann da schon was machen, zum Beispiel, indem man irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, irgendwie die und die Grundvoraussetzungen müssen geschaffen sein und darfst ein Kind kriegen. Weiß ich, man kann es jetzt zum Beispiel am Einkommen festmachen, es gibt ja zig Möglichkeiten, aber dann musst du davor aber auch dafür sorgen, dass halt eben das stimmt mit dem Einkommen. Dann ist halt das eben so ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel. Zum Beispiel, genau, richtig. Sowas. Ja. Aber jede Regulierung von so grundlegenden Menschenrechten wird schief gehen. Also, oder wird sehr schwierig sein. Oder vielleicht halt wieder wie bei Demolition Man, ne? Dass das dann halt irgendwann einfach im Labor stattfindet, nur noch. Ja, genau. Keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Aber im Endeffekt ist schon das Zahlen von Kindergeld Eugenik. Ne? Damit. Also ist es auch. Du tust ja zu den Leuten. Nein, weil das Kindergeld, das muss ich immer wieder erzählen, das Kindergeld kam, weil irgendwer, es gibt irgendeine Steuerbenachteiligung im Sowieso-Bereich, da hat einer drauf geklagt und dann gab es Kindergeld. Das hat überhaupt nichts mit der Bezuschussung von Familien oder so zu tun. Es ist eine steuerliche Ausgleich wegen irgendeiner Benachteiligung, wo ich jetzt aber auch nicht mehr weiß, woran die genau bestand, wurde auf jeden Fall deswegen eingeführt und nicht um irgendwie Familie zu. Naja, du hast ja höhere Ausgaben durch ein Kind und dann zahlst du höhere Verbrauchssteuern, also da aus der Ecke könnte es kommen. Hm. Okay. Naja, aber es wirkt wie Eugenik, weil es manche Leute anregt, mehr Kinder zu produzieren, als es mit einem normalen Gehalt ohne Kindergeld funktionieren würde. Also, ich verstehe das eh nicht, wie einige Leute Kinder machen. Oder es gibt ja diese Behauptung, dass es Menschen gibt, die viele Kinder zeugen, damit sie viel Kindergeld kriegen und sich bereichern. Aber ich verstehe den Gedanken nicht, weil auf lange Sicht ist es ja kein Bereichern. Kinder werden ja auch immer mal teurer. Ne? Kommt drauf an. Ich meine, das ist halt auch so eine Frage, wann lebst du? Ja? Lebst du in der Zukunft oder lebst du von der Hand in den Mund? Und dann sind natürlich, keine Ahnung, wie viel gibt es pro Kind? Ich weiß es auch nicht. Aber es sind so Fragen, mit denen beschäftige ich mich auch nicht. Aber da gibt es dann halt pro Kind einen Betrag und wenn die Rechnung für dich aufgehen, keine Ahnung. Ja, Eugenics. Die Renten sind sicher. Genau, die ganzen Migranten sind alles Raketenwissenschaftler, die zahlen das für uns. Brauchen wir Raketen? Ja, klar. Lebensraum wir Raketen vor allem bald. Lebensraum auf dem Mars brauchen wir auf jeden Fall. Ja, da wäre ich mit dabei. Da gab es doch mal irgendwann diese komische, das fand ich eigentlich ein interessantes Konzept, aber dann, naja, und zwar eine TV-Show und die hatte halt eben, also als Grundlage die Idee, dass da Leute zum Mars geschickt werden. Und ja, das ist halt so wie Big Brother dann. Ne? Und da wird dann halt 20, 30 Jahre lang wird dann deren Leben im Raumschiff gezeigt und irgendwann kommen die mal an da. Na, so lange wird es nicht dauern, aber das Ding ist, ich glaube, das war diese Sache, die sie auch so machbar hinstellen konnten, weil sie halt keine Rückreise eingeplant haben. Ne? Ja, genau. Also die Leute hätten dann da bleiben müssen und leben müssen. Und ja, ich fand die Kolonie Idee auch echt aufbauen. Cool, aber so cool, dass ich selbst mitmache, dann doch nicht. Weißt du, ich habe die vom geistigen Auge, habe ich schon gesehen, wie die sich gegenseitig abmurksen oder ersticken oder so, weißt du? Ich würde nicht mit einer kleinen Gruppe Leute... Nicht zu sehr pessimistisch. Nee, boah. Und dann da, wo dann, dann fällt irgendwie die Wasserreinigungsanlage aus oder das Hydrauliksystem für die Türen oder so ein Scheiß. Und dann kannst du da jämmerlich irgendwie verrecken. Ja, vor allem kannst du ja nicht einfach irgendwelche Leute hinschicken. Das müssen Spezialisten sein. Also. Oder halt, du schickst die Richtigen hin. So, Frau Laser-Sushi, schneiden Sie sich bitte an und setzen Sie den Helm auf. Ja, genau, als wir gesagt haben, wir schießen Sie in den Weltraum, haben wir das nicht im Spaß gesagt. Genau, was denn, wie du gerade gesagt hast, Spezialisten, sie ist ja eine Spezialistin. Eben, wir haben nicht gesagt, wofür. Die kann das auf dem Mars diversifizieren alles halt. Ja, so, hier die Steine, die sehen alle gleich aus, da lege ich mal die Steine da drüben hin, dann sieht das gleich viel diverser aus. Mhm. Die grünen Männchen da in die Ecke. Die grünen Männchen, ja. Die grünen Weibchen. Die grünen Männchen, weil das mal zu Tode getrampelt. Heute wurden am Weltraumbahnhof Baikonur die Reste der Berliner Feministinnen-Clique zum Mars geschossen. Ja, ich glaube, den gibt es gar nicht, diesen Weltraumbahnhof. Das ist doch bestimmt nur eine Trollfabrik. Genau. Genau. Ja. Was wird in der nächsten Woche passieren? Was ist euer Ausblick auf die nächste Woche? Naja, ich weiß ja, ne? Halt eben Genderwahnsinn, Terroranschläge, ja, selbe Programm wie die letzten zwei Monate. Und zwei Jahre meinst du. Ja. Ja. Dann würde ich sagen. Die ausnahmslos Clique, the gift that keeps on giving. Ja, irgendwie haben wir uns von Gamergate losgesagt und entfernt, nur um dann auch auf einem Thema hängen zu bleiben in den letzten Wochen. Mal. Aber wie, ich habe vorhin schon kurz mit Chris, bevor wir online waren, drüber gesprochen, der meinte auch, es passiert halt einfach scheiß viel. Mhm. In der Amadeu und No Hate Speech und was weiß ich. Ja eben, und ich muss fast sagen, wir sind die Ersten, die auf die Leute geguckt haben. Also diese Broschüre, die wir heute durchgegangen sind, die sind wir, glaube ich, vor einem Jahr oder so das erste Mal durchgegangen. Ja. Und, ja gut, die Ersten, aber wir waren auf jeden Fall die, die das so öffentlich gemacht haben im Netz und so, ein bisschen organisierter. Kommt mir so vor, weiß ich nicht, ob das... In Deutschland bestimmt, ja. Weil es lustig, nächstes Jahr haben wir Jubiläum, fällt mir gerade. Nächsten Sonntag haben wir Jubiläum für meinen Teil. Da bin ich seit einem Jahr, ist ein Jahr her, seit ihr mich zaghaft eingeladen habt. Und dann ich weiß schon gar nicht, wie lange ich das mache. Ich habe hier letztens Notizen von 2014 gefunden. Und, ja. Ich glaube, November 2014 hatten wir, glaube ich, angefangen. Ja, genau, nach diesem Stream mit Netzwelt, genau. Und ich bin letztes Jahr zum SPJ Airplay eingestiegen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, pack mal zusammen. Ja. Gehen wir ham. Zwei packen minus ein packen. Ah, jetzt habe ich schon vorgesagt. Hat uns gefreut. Bis nächste Woche. Ihr da drauf. Macht's gut. Ja, lasst euch nicht wahnsinnig machen von dem ganzen Blödsinn. Macht's gut.